War noch ja nicht zu Ende, die Musik. Och, da ist ein Blur. Ein Blur müsste man sein, ey. Kinder, so toll. Bye. Bye. Blurs sind ganz leise. Habt ihr gehört? Wenn sie bye sagen jedenfalls. Vorsichtige Popstar. Oh, da ist auch noch ein Johnny. Super. Okay, jetzt. Ich muss ganz schnell weg. Du siehst echt ein bisschen K.O. aus. Ich bin krank. Ach, du bist krank. Das war die Blur-Party hier draußen. Hier drinnen und draußen war Nein, krank bin ich davon. Nein, ich bin nur erkältet. Bist nur erkältet. Ja. Und was machst du dagegen? Ja, nichts. Ey, ich hab mich gestern Abend, hochschwer erkältet. Du hast mich gestern Abend angesteckt, ich weiß. Ich hab mich in die Badewanne gesetzt und dann war ich total tot. Dann musste ich ins Bett und bin aber doch heute früh halbwegs munter wieder erwacht. Sowas mache ich auch. Außer das letzte mit dem munter erwachen. Das klappt nicht so ganz. Nein, nein. Ey, ihr habt hier echt flotte Party gemacht. Ja, ne? Sieht saumäßig aus, ja. Ja, und ich muss den direkt wieder wegmachen. Du, klar. Ja, und nimmst du auch einen Doppeljob an beim ORB. Ja, nee, ich würde mal hier dann die Kollegen von den, die zuhören wollen, ein bisschen zu um Entschuldigung bitten, dass nachher hier 5 Sekunden Staubsaugergeräusche hier gesendet werden. Und man das Lernen von Aschenbechern hört. Mann, Johnny, jetzt müssen wir wieder eh nur unser legendären Übererben machen, sind ja nicht vorbereitet und wissen ja nicht, was wir sagen wollen, wa? Wir haben uns jetzt gar nichts ausgedacht. Nee, haben uns ja nichts ausgedacht. Müssen wir... Was sagen wir denn jetzt? Sag mal was. Ich kann ja... Sag mal, gehst du morgen zum Big Light? Ja, morgen gehe ich zum Big Light. Siehst du, wenn du das zum Beispiel im Radio sagst, du bist ja so ein bekannter Medienstar. Aber meinst du, dann kommen die da alle hin? Dann kommen alle da hin. Wo spielen die denn? Im Loft? Im Loft. Wann fangen sie denn an? Um 21 Uhr? Nee, 20.30 Uhr. 20.30 Uhr, echt? Klar, Loft immer 20.30 Uhr. Haben die keine Vorgruppe? Die haben so einen DJ dabei. Oder zwei sogar, glaube ich. Gibt's so ein bisschen Easy Listening oder so davor. Weiß nicht genau, was die auflegen. Mal gucken. Oh, schade. Hast du manchmal auch die Lust, so eine Sachen so aufzulegen? Ich meine, ich habe ja schon mal 2-3 Mal Diskothek gemacht. Aber da bin ich verzweifelt. Hab 45 Minuten lang prima Musik gespielt und das Volk stand rum, hat Fresse gezogen. Keiner hat getanzt. Nee. Ja. Blöd eigentlich. Ne? Nee, und dann spielst du aber so den Schrott, wo du willst, da tanzen und dann tanzen sie auch. Dann ist aber auch langweilig. Nee, so Easy Listening auflegen, nee, ich keine Lust zu. Finde ich nett auf einer Party mal, aber muss ich nicht zu Hause oder auch selber machen. Schon so ein bisschen, paar klasse Easy Listening Geschichten, findest du nicht? Aber nee, ach nee. Also doch. Ich finde das gut, wenn man so weggeht und dann, weil dann nervt ja alles andere doch, aber nee, ach nee, dann ist die Mark nur noch ein Groschen. Aber hast du schon mal, ey, da spricht der alte Musiker, recht hat er. Hast du schon mal so Disco gemacht? Klar, früher. Ja? Vor dem Radio. In der Schule oder was? Ach, nee. Du bist so richtig über die Dörfer gezogen und hast dann die Landjugend die dazu Dörfer gebracht, ihre Beine zu bewegen. Nee, nicht die Landjugend, schon die Berliner Landjugend. Die Berliner. Aber war auch Landjugend, ja. Ja, ganz schlimm. Ich habe ganz schlimme Sachen gemacht. Was waren denn damals so die, damals ganz früher, Johnny, als du noch ein junger, energischer, beweglicher Mensch warst? Oh Mann, nicht da. Warte mal, komm ich so weit zurück? Also, ich habe in so einem ganz komischen Laden gearbeitet, der wirklich eklig war. Und da waren die Leute auch komisch, finde ich, die da waren. Und den hast du dann immer neue Sachen vorgespielt. Also, die haben halt schon so Black Music, also eigentlich gute Sachen, so ein moderner Soul oder weiß ich, halt so Tanzgeschichten. Aber die wollten immer das hören, was sie heute auch noch hören wollen. Also, weiß ich, Ain't Nobody, halt so die Klassiker, was ja auch klasse ist. Weiß ich, Somebody Else's Guy, so eine Geschichten. Und wenn du dann eine neue Platte hattest, wo du dachtest, die geht bestimmt ab, dann hast du die aufgelegt und dann kamen die anderen und gesagt, ey, hör mal die Scheiße runter, Alter, ich spiel mal hier Ain't Nobody oder Somebody Else's Guy, weißt du? Ja. Ey, tanzen, das war völlig. Und dann ein halbes Jahr später, wenn es dann Hit war, dann kamen sie an, nee, warum spielst du das nicht? Und dann weil ich jetzt die ganze Zeit gespielt habe und ihr das nicht hören wolltet. Ja, jetzt will ich's werden. So in der Richtung war das. Tanzen ist echt konservativ, wa? Tanzen ist im Grunde wie CSU eigentlich. Na, kommt auf den Laden an. Also in dem Laden war das schon so, dass die Leute dann einmal in der Woche weggehen und dann wollten sie auch genau das hören, was sie die ganze Woche zu Hause hören. Ich wollte dich noch was fragen, halt ganz vergessen. So Blur, ist es toll, so eine Band im Studio zu haben? Weiß nicht, ob es toll ist. Unheimlich anstrengend, finde ich, weil gerade durch die Aktion jetzt hier so mit Gästen ins Studio holen, da waren ja unheimlich viele Fans von denen hier, hast du ja gesehen. Ja, ja, ist ja kaum durchgekommen, hat dich ja nicht mal einer erkannt. Ich habe den Schülerlotsen gemacht, ich habe die hochgebracht, habe gesagt, bis hierhin dürfte, aber nicht weiter. Und dann hat sie wieder rechtzeitig runtergescheucht mit den Worten, dass sie jetzt sowieso alle ohnmächtig werden, wenn Blur aus dem Studio kommt und dann da am Weg rumliegen. Und dann sollen sie es lieber draußen machen. Ja, ist besser für ein ORB, ja. Ja. Gibt es denn irgendwie so eine Figur, die du dir mal unbedingt im Studio wünschen würdest? Irgendwie jemand, den du mal anfassen willst? So? Nee, anfassen nicht. Obwohl, naja, doch, gibt's schon einige. Aber, Mann. Was ist das denn? Wo kommt denn das her? Ach, das ist klasse hier. Das hat Martin mitgebracht. Eine japanische Blur Park Life. Da sind hey, so Martin, Hunde vorne drauf. Ran. Komm, mach auf hier. Dann kann man da raufdrücken, dann leuchten die Augen. Ja. Voll gut. Machst du mir ein Mikrofon an? Ach, ist schön. Kann man nicht sehen. Und wenn man die aufklappt, dann fällt ein Hund, Japaner. Super, was zeig mal her, die will ich ja auch sehen, die will ich ja auch haben. Die kostet, hat mir heute jemand gesagt, so in etwa 300 Mark, wenn du die verkaufen willst. Ach, ach, das ist auch eine Blur-Platte, ja, auch ja, noch. Ja, auch noch Musik drauf. Nicht? Die bellt nicht nur, da ist noch Musik drauf. Ach, und von, hast du jetzt von Blur selbst geschenkt? Nee, die ist nicht von mir, die ist geliehen für den heutigen Abend. Ach, tut Mensch. Nee, ich gebe ja nicht so viel Geld für Platten. Wieso macht der nicht so einen Krach? Macht das in der Natur auch so einen Krach? Das ist digital, nur? Hörst du doch. Oh ja, aber volle Pulle. Da hört man auch an der Qualität. Ist auch eine CD drin, ist ja klar. Aber du hast ja ganz rote Ohren gehabt, war mit Blur im Studio, ja, oder? Ja, ich hatte auch die wärmeren Kopfhörer, deshalb. Die gepolsterten. Ey, komm, jetzt lass, mach hier nicht den coolen. Du warst schon ein bisschen aufgeregt. Ich war ziemlich aufgeregt. Ich kann mich erinnern, wie wir uns von einem Jahr irgendwie, glaube ich, ja doch, von einem Jahr irgendwie über die beste Platte des Jahres oder beste Band oder besten Song unterhalten haben. Und genau, das war beim Jahresendfeier hier, nee, als, ne? 94. Als wir uns, ey, ne? Wollen wir mal richtig Jet-Set auf die Kacke hauen? Als nee, wir uns völlig bekloppterweise, ey, das allererste Mal in London, und wer steht auf dem Flughafen Tatsache, rum? Ja, Martin Petersdorf. Und zu sagt mir, dass Blur so klasse ist und seine Lieblingsband im Moment und Girls and Boys und so. Stimmt? Richtig, völlig abgedreht. Zu Weihnachten. Ja, ja, ja. Ja, ja. Stimmt, ja. Na, und ich war froh, dass Martin im Studio war, weil ich hat mag so Blur viel. Sehr, aber ja. Ich bin nun nicht derjenige, der irgendwie alle Stücke kennt und so, weißt du? Ich aber auch nicht. Naja, aber besser als ich. Also ich hatte den Eindruck, die Leute, die angerufen haben, wussten ein bisschen mehr Bescheid als wir. Das ist auch immer den so. Songs, ne? Ja. Aber wahrscheinlich. Aber ich hab draußen gesessen, hab mit angehört, fand das aber auch prima. Ach, also, Spaß. War irgendwie eher so Party-Sendung, wa? Ja. Weil sonst ist immer so schwierig. Aber Johnny, du wolltest ja noch von dem erzählen, den du anfassen willst. Wollte ich? Nee. Nee? Nee. Gibt's da ja keinen? So super. Guck mal, anfassen. Ich kann mich erinnern, nee, als Lücke da Iggy Pop interviewt hat, da war der auch irgendwie völlig aus dem Häuschen, oder? Ja, es gibt natürlich schon Leute, also ist jetzt so ein Hero. Diese Fragen immer, mein Gott, wen. Also so Sendung, klasse Sendung könnte man bestimmt mit einer Menge Leute machen, aber ich finde, dass so eine Interviewsituation so vor Mikros sowieso immer nicht das ist, was man sich wünscht. Eigentlich würde ich mit den Leuten, die ich richtig gerne treffen will, lieber irgendwie mal eine Nacht durchsaufen. Ja, und könntest du dir dabei ein Mikrofon offen vorstellen? Nee, eigentlich nicht so richtig. Ich fände aber so richtig Partyradio wäre schon klasse, wa? Immer Gläser klirren und jeder dritte Satz ist noch ein Bier. Naja, gibt's ja bald. Das machen wir die Toten Hosen. Gibt's ja bald, stimmt. Da nehmen wir uns Mühe. Naja, aber bei denen ist ja auch irgendwie, also die sind ja dann schon gezwungen, in einer Stunde möglichst häufig, also in einer Stunde das sehr kompakt zu machen und dann. Die müssen schnell trinken. Schnell, ja, die müssen schnell trinken und schnell bestellen. Ja, aber so ein Salomon, so 3 Stunden? Ja, das wird dann spätestens ab 12 ziemlich lustig. Kommt man schon zu was. Ja. Man könnte ja auch offenes Ende machen. Ja. Also bis halt keiner mehr kann, sozusagen. Open End, das wäre auch klasse, eine Open End-Sendung, wa? In die Morgenschiene rein. Morgen! Ja, aber Übrecht, hast du schon hier. Raus, das ist unser Studio. Martin, ist noch übrig. Ich hol mal Kaffee, Übrecht. Oh, da wird er kotzen, der Kollege Volker, glaube ich. Nö, der mag ja Kaffee. Ja, aber er mag den Kaffee holen, glaube ich. Ach doch, das macht er schon. Bier mag er ja auch. Was macht denn ihr noch? Ihr habt jetzt Blur abgegeben und seid nicht so mit Backstage-Pass jetzt irgendwie noch in die Kneipe Bier trinken gehen mit den Jungs? Nee, wir haben noch so viele, das sind so nette Konzerte heute in Berlin und wir sind ja alte Live-Haie. Wir gehen ja immer gerne zu Live-Konzerten und essen gehen. Irgendwie. Nachher ist auch noch irgendwie in einem Hafenbar ist noch Madonna Hip-Hop-Massaker oder was. Genau. Und jetzt und die Lemon Babies im Loft, aber die werden wir wohl irgendwie nicht mehr so richtig schaffen. Das wird er nicht mehr schaffen. Geht ihr noch in die Hafenbar? Ja. Ja. Sieht so aus. Ja. Sehen wir uns noch. Sehen wir uns vielleicht noch. Aber wird ja spät, War die werktätige Bevölkerung. Na, kannst du ja ab 11 wieder das Band. Ja. Genau. Mit den Anrufern. Wie immer, wa? Ich denke immer so, die Anrufer werden besser. Alles klar, vorproduziert. dann wünsche ich euch noch schönen Abend. Viel Spaß. Ja, danke schön. Wir gehen jetzt, ne? Johnny, ich habe ja für dich halt wie immer noch eine Musik, wa? Oh, was soll ich machen? Ey, ich habe extra die Platte gekauft, weil da ein Johnny-Song drauf ist. Echt? Und der passt wieder voll in die, wie die Faust voll in die Fresse. Vicky Leandros. Die kennt ihr, Johnny. Du bist es gewöhnt, Hahn im Kopf zu sein. Und das Treusein, das war deine Stärke nie. Doch wenn dich die Mädchen sehen, werden sie sofort ganz klein. Doch so leicht fall ich vor dir Fahnen zu. Das Spiel ist sind schon zu viele Mädchen Namen drin. Und wenn das nicht anders wird, dann wag nicht erst den Versuch. Denn ich will, dass ich der letzte Name bin. Johnny, man kann nicht immer Sieger sein. Oh, Johnny, mal schnapp die Falle zu. Das Spiel ist aus für dich, denn ab heute gibt's nur mich. Kinder, ich blende nicht, die Titel werden bei mir alle voll ausgespielt, ja, damit ihr auch mal ein bisschen andere Musik hört und ein bisschen Kopfgymnastik treiben könnt. Johnny, man kann nicht immer Sieger sein. Oh, Johnny, mal schnapp die Fahne. Mark, ja? Verräter, Verräter. So viel ist mir ein guter Kollege wert, 13 Mark. Ey, kauf dir die auch. Du kaufst dir die auch? 8 Mark? Nee. Das ist doch gebraucht. Ey, Johnny, ich mach dein Autogramm rauf. 20. 7. Nee, nix. Ey, ist ja... Ist schön. Ey, weißt du, du such mal lieber einen Jürgen. Weißt du, dass ich in der Grundschule in der ersten Klasse in eine Frau verliebt war? In der Klasse in der Frau. Die aussah wie Vicky Leandros? In einem Mädchen verknallt war in der ersten Klasse, die sah aus wie Vicky Leandros? Kannst du dir das vorstellen von heute aus gesehen? Doch. Ja? Naja. Naja. Also die war nicht geschminkt. So. Aber bist du sicher, dass du jetzt drüber weg bist? Ziemlich sicher. Ja? Ja. Ich sehe Johnny ab und an auch mal privat. Ich bin mir da nicht vielleicht so sicher. Vielleicht war das Vicky Leandros und die ist jetzt so alt und singt dieses Lied. Die ist nicht damals. So alt. Und richtig. Ich das meinst du, so alt wie du jetzt? Nee, die ist älter. Kick mal, ich bin mir ja nicht so sicher, ob die Anlage hier funktioniert. Aber die funktioniert alles. Mach's gut, ne? Mit technischen Problemen. Tschüss, Johnny, ja. Ich hab ja meine Rohrzange dabei. Was soll passieren? Tag, wer bist denn du da? Carsten, kannst du irgendwie, hast du eine Schlüsselerklärung, warum du jetzt schon anrufst? Die Sendung hat noch gar nicht angefangen. Ihr habt noch nicht mal hier diese Sprechfunk und so. Ja, jetzt einfach, Kutner. Warten. Weil sag mal, dein Tonfall klingt schon ein bisschen so, als ob du frech werden willst, kann das sein? Nee, eigentlich nicht. Aber dann bin ich ja beruhigt. Den Martin Petersdorf mal sprechen. Oder denjenigen, der letzten Dienstag die Sendung gemacht hat, weil ich ganz einfach mal den einen Bandnamen wissen wollte. Worüber die Diskussion war. Petersdorf, mal rein ins Studio hier. Petersdorf! Jetzt kommt er. Zack, zack. Ich muss bloß mal ordentlich rufen, dann kommen die gleich an. Hier ist ein Anrufer für dich. Mich? Ja, mach du das mal. Ich habe keine Lust, mit deinen Anrufern zu telefonieren. Ach. Dafür weg, weiß Gott, nicht bezahlt. Nächste. Tag, hier ist Martin, wer ist denn da? Ja, hallo, hier ist Carsten. Ich hatte vorhin in der Sendung schon mal angerufen, weil ich den Bandnamen wissen wollte, worüber du in letzte Sendung am Dienstag diskutiert hat. Also hier... Das Interview letzten Donnerstag? Oder Dienstag. Nee, Dienstag letzte Woche, das war Johnny. Johnny! Johnny ist ein Hörer für dich am Telefon. Was? Das? Ey Kinder, das ist Augsburger Puppenstube hier. Ja? Ja, sag nochmal. Johnny ja, hier, hi. Ja, ich wollte... Vielleicht fragen. Sagst du erstmal, wer du bist? Ja, ich bin Carsten. Hi Carsten. Ja, ich hatte vorhin in der Sendung schon mal angerufen, kam aus Versehen in dieses Interview da rein. Ja. Und ich wollte aber eigentlich nur wissen, wie der Bandname war und welcher Titel von dem Stück, wo ihr am Dienstag... Letzten Dienstag, oh, das war Jürgen, warte mal, Jürgen! Nee, stimmt nicht, das war ich. Also welchen Bandtitel war zu wissen? Hier von dem... Was der nun singt mit Freddy also hier, was denn nun singt, wo auch der Harry, den Amerikaner und so. Ach, Kim, der? Weit am Schluss. Ganz am Schluss. Und die Band. Harry und Freddy. Ja, der, also wo dann so viele Anrufe waren und wie ich dann nicht genau wusstest und die anderen auch nicht, was denn nun singen. Ach so, jetzt weiß ich wieder, jetzt weiß ich wieder. Das war die neue Single von Smash and Pumpkins. Und frag mich jetzt bitte nicht, wie die heißt. Das ist jedenfalls die neue Single. Okay. Irgendwas mit Butterflies oder irgendwie so. Okay. Das war's schon? Ja. Okay, ich geb dir Jürgen wieder, ne? Okay. Ciao. Mann, Carsten, ich bin echt enttäuscht von dir. Erstens hörst du nicht genau zu, Johnny sagt ja seine Musiken schon an. Und dann kannst du nicht mal Johnny und Martin Petersdorf unterscheiden, was echt eine Schande ist. Ich meine, die sind beide extrem nett, aber sind doch deutlich zu unterscheiden, finde ich. Ja, okay, man muss die dazu ja nicht sehen, um die unterscheiden zu können. Ich sehe die ja auch eher ungern, aber unterscheiden kann ich sie trotzdem. Tschüss, Carsten. Okay, tschüss. Kurz. Das war kein schöner Anruf von dir. Okay. Ja, der hat die Sendung, der hat das jetzt unnötig verlängert, den Beginn unnötig hinausgezögert. Das macht keinen schönen Eindruck. Morgen auf der Redaktionskonferenz gibt's wieder Ärger mit mir, für mich. Okay, tut mir leid. Ja, vielleicht, dass du einen Brief an den Chefredakteur schreibst und sagst, dass es nie wieder vorkommen soll und dass es sowieso nicht meine Schuld ist. Sondern dass er vielleicht dafür Verständnis haben soll, dass der Hörer ab und an mal ein bisschen blöder im Kopf ist. Ja, okay. Das müsstest aber wörtlich hinschreiben, ein bisschen blöder. Aber ohne Anführung, nicht als Zitat von mir, sondern als Selbstbezichtigung, ja? Okay. Machst du das? Naja, mal sehen. Ey, nicht mal sehen. Du gibst mir jetzt bitte dein Ehrenwort. Ja, okay, wenn ich eine Briefmarke auftreiben kann. Wenn du mir jetzt nicht sofort dein Ehrenwort gibst, dann musst du ein bisschen sehr blöde hinschreiben. Gib lieber Ehrenwort. Okay, ich schreibe hin. Okay. Gut, wieder mal ein Hörer erniedrigt. Vielen Dank, Carsten, dass du mir dazu die Gelegenheit gegeben hast. Tschüss. Okay, tschüss. Mensch, ob der mag jetzt die... Kinder, wir müssen anfangen. Ist 20 nach 10. Ist im Grunde eine gute Zeit, so eine Sendung wie die hier zu beginnen. Oh, you butcher! Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Reicht euch die Hände. Ist auch der Hunger noch so groß? Reicht euch die Hände. Lasst nicht los. Denn keiner fängt alleine an, weil's ihm dann gar nicht schmecken kann. Genau, und darum fange ich immer mit dem Johnny an, ne? Ach Mensch, der sagt, den guten Appetit verpasst. Mal kicken, vielleicht kriegen wir das noch hin. Nee, da müsst ihr mal Verständnis haben, muss ich schnell mal die Platte nochmal zurückdödeln ein bisschen. Zack, zack, zack, zack. Jetzt drehen wir die Platte zurück. Mal kicken, jetzt kommt nämlich noch guten Appetit. Das ist nämlich geil, das ist nämlich die eigentliche Pointe meines Beginns hier. Guten Appetit! Na, hä? Das hat doch gesessen, oder? Da merkt man wieder, der Junge mit der Rohrzange ist am Mikrofon. Wie fangen wir jetzt an? Oh, ist das spät schon. Ich habe ja noch eine super Musik von Vicky Leandras, die muss ich eigentlich, glaube ich, relativ unbedingt bringen und danach hören wir uns vielleicht den Zusammenschnitt der letzten Sendung von DD an. Wobei das kein Zusammenschnitt der letzten Sendung, sondern er hatte die meinste aus dem Gespräch zwischen Johnny und mir aus der letzten Sendung genommen. Und Johnny kommt dabei genauso weg, wie er ungefähr auch ist. Das war jetzt eine sehr kryptische, rätselhafte Bemerkung, die aber nur eure Neugier ins Unermessliche steigern soll. Das, auf das ihr jetzt erstmal schön Vicky Leandras hört und dann den Zusammenschnitt, den, wie gesagt, die Idee von mir... Jetzt fange ich von vorne an. Ey, das gibt so Sätze, wenn man da nicht genau aufpasst, dass man da rauskommt, dann macht man sofort eine Schleife und würde dann endlos, endlos, endlos das selber reden. Aber das kennt ihr ja, ihr seid ja Radiohörer. Also mein Häuschen, nun hör mal gut zu. Hier habe ich für dich den absoluten Hammer-Hit. Den schärfsten Disco-Fetzer überhaupt. Disco? Nee, abgeleiert. Will überhaupt kein Mensch mehr hören. Ach was, hör doch mal, wie das fetzt. Ram da, da und da, da und dazu ne irre Melodie. Pass auf, die Mädels trällern es dir mal vor. I love you, I love you, I love you. sinniger Text. Ooh, baby, du. War noch nie da. Totaler Schwachsinn. Ooh, baby, du, baby, du, baby, du. Auch Kinder nervt doch ein bisschen. Ich glaube, ich habe jetzt doch nicht die Gemütsstärke, mir noch 3 Minuten 40 Sekunden Vicky Leandros anzuhören. Vielleicht machen wir jetzt doch einfach den Zusammenschnitt von DD. Und hier kommt er dann ungefähr. Kommt er? Ja. Nur dem Mädchen. Ach Mensch, Ruhe jetzt, Jürgen. Lass ja, Johnny jetzt in meine Ruhe. Meine Schuld war das nicht. Und er? Na, du fängst doch immer an. Hm. Ja, und Johnny, du musst dich mal wehren gegen Jürgen. Ja, das jetzt, nö. Ja, warum nicht? Ist ja doch so ein Gott, wie man so sagt. Ne? Also auch ein Sexgott durchaus. Und Jürgen, nimm das nicht so ernst, Johnny beliebt zu scherzen. Hilft dir so ein Satz, wenn jemand zu dir sagt, nimm dir das nicht so zu Herzen? Ja, normalerweise schon. Ja. Ja, jedenfalls hat Johnny recht, Klugsprech. Das mit dem Gott, also. Nee, das ist nicht. Mhm. Also, das war ein Fehler von mir. Ich hätte vielleicht sagen sollen. Bambi. Oder Pumuckl. Ja? Johnny, du brauchst mehr Selbstbewusstsein. Nö, ja, das ist schon insgesamt. Na, überleg doch mal, wer du bist. Wer bist du denn eigentlich? Ich bin Gott. Na, also. Johnny. Puh, das anstrengt der Ruder hier, wa? Vorsicht, Johnny! Sauer! Wir müssen ihn rausfischen. Ins Kanu. Am besten mit Paddel. Mit dem Rettungswind. Und ins Wasser. Und zack. Sauer. Und hast ihn? Ja. Ja, und wie geht's dir? Ich bin Gott. Dann ist er gut. Oh, hör auf. Warten, Johnny. Ich bin Gott. Und ganz nass. Auch ein Sexgott durchaus. Also sowas nicht gemeint. Wer bist du? Ich bin auch Gott. Und ich habe genau gesehen, dass jetzt du... Jetzt tritt mir kein schlechtes Gewissen ein, sonst kann ich heute Abend nicht schlafen. Ja, du hast Johnny geschubst. Ja, das hat mir sehr leid getan. Ja, also entschuldige dich bei ihm. Ich wollte dich nur demütigen. Ja, was sagst du dazu, Johnny? Ja, ich wollte noch sagen, dass ich hab ein kleines Problem. Na? Ich bin Gott. Das ist doch okay. Also, wenn ich das sage, ist es nicht okay. Na doch. Nee, schon. Ehrlich? Nee. Ist doch aber Quatsch. Haben sich echt Leute beschwert. Ja, finde ich auch Quatsch. Vor allem, wenn es ja stimmt. Ja, eben alles und jeder ist Gott. Ja? Ja, du auch, Jürgen. Hast du dir überlegt, was möglicherweise im schlimmsten Fall passieren könnte? Wie, wenn du Gott bist? Oder? Hast du jetzt Angst oder einen Schreck? Nö, wieso, warum? Hast du Angst vor mir? Weil du Gott bist? Ja. Nö. Und weiter? Tja, du bist ja eher so ein Sexgott, ne? Gerade in der Brunftzeit. Johnny. Ja, lass doch mal den armen Jungen jetzt in Ruhe. Du degradierst. Ist nicht so schlimm, wir machen es ganz vorsichtig. Du degradierst ihn zum Lustobjekt. Ist auch ein bisschen frustrierend, muss ich sagen. Ja, ne? So, für mich jetzt. Also, deswegen haben wir uns letzte Woche nicht getroffen. Naja, weil du gleich wieder Gesicht zur Wand. So, jetzt aber keine Details. Gott hört alles, auch minderjährige Götter. Wie alt bist du? 10, 16? Ja, jedenfalls bin ich in anderthalb Stunden ein Jahr älter. Aber das ist ja keine Katastrophe. Aber eine Katastrophe, die sich in Zahlen bemessen lässt. Naja, 30. Aber dann wird gefeiert. Ich hab dir auch was mitgebracht. Du hast echt gefeiert. Und hast mir mitgebracht? Eine Fritz-Wollmütze und Pralinen. Naja. Und da würde ich gerne ein bisschen abhaben. Johnny. Peinliche Situation. Nö, das ist schon insgesamt. Das ist doch mein Geburtstag. Das ist mein Geburtstagsgeschenk. Hör auf, Johnny. Du hast neulich auch was von ihm geschenkt bekommen. Schämt euch, stellt euch in die Ecke mit dem Gesicht zur Wand. Gut, ich gebe dir ein Geschenk ab. Gesicht zur Wand. Welches gebe ich ihm? Beide. Johnny, das ist eine weise Entscheidung. Ich bin Gott. Tja, ich wollte es selber nicht glauben, aber der Unterschied zwischen Gott und Sexgott ist, Johnny ist eben hier an der Scheibe vorbeigeschwebt und hat mir einen Vogel gezeigt. Und mit Schweben habe ich ihn echt bewundert. Das werde ich nie schaffen. Bis zum Nachrichten noch ein bisschen Sonic Youth von ihrer neuen wunderbaren Waschmaschinenplatte. We'll be right back. waren Sonic Youth. Das hier ist Fritz, der Sprechfunk. Es ist inzwischen 22 Uhr und gleich 32. Zeit für die Nachrichten. Genial angesagt. Fritz Kurzinfo. Urteil. Bürgerkriegsflüchtlinge können grundsätzlich aus Deutschland abgeschoben werden. Nach Auffassung des Berliner Bundesverwaltungsgerichts ist eine Abschiebung nur dann unzulässig, wenn sich die mit einem Bürgerkrieg verbundenen allgemeinen Gefahren so verdichtet haben, dass der Einzelne konkret gefährdet ist. Abschiebeaktionen. Aus Berlin sind heute die ersten Vietnamesen in ihre Heimat zurückgeschickt worden. Bis Ende des Jahres 2000 sollen insgesamt 40.000 zunächst straffällig gewordene Vietnamesen, später dann auch Personen ohne gültigen Aufenthaltsstatus aus Deutschland in ihre Heimat gebracht werden. Klage: Die Umweltorganisation Greenpeace will von Frankreich die Herausgabe seiner vor dem Mururoa-Atoll beschlagnahmten Schiffe gerichtlich erzwingen. Bei den angestrebten Prozessen geht es auch um eine Entschädigungsforderung von 1 Million Dollar. Hatten wir jetzt eigentlich Sport? Jetzt hatten wir Sport. In zwei Hinspielen der zweiten Runde um den UEFA-Pokal gewann am Abend der FC Bayern München beim schottischen Club FC Raith Rovers 2:0 und Werder Bremen schlug Dynamo Minsk mit 5:0. Und für alle, die nicht wissen, worum es ging, es war Fußball, das habe ich nicht vorneweg gesagt. Wetter ist ja klar, haben wir Verkehr? Haben wir nicht. Verkehr haben wir nicht. Verkehr. Haben wir nicht. Nachts. Wetter haben wir nicht. Wetter. Da ist er. Nachts noch meist niederschlagsfrei, 12 bis 8 Grad, morgen örtlich Regen um 15 Grad. Das waren die Nachrichten mit Tommy Wieler. An den unüberhörbar, an den Reglern war ich selber und jetzt machen wir irgendwie noch eine schöne Promo hinterher. Hallo Freunde, wir sind schon taub. Ihr könnt's noch werden. Besucht uns einfach beim nächsten Hosenkonzert. Hey! Hosen live in der Berliner Deutschlandhalle. Mittwoch, 22. Mai 1996. Und nicht vergessen, ewig wert am längsten eure Toten Hosen. Immer wieder gerne präsentiert von Fritz! Reicht euch die Hände. Ist auch der Hunger noch so groß? Reicht euch die Hände. Lasst nicht los. Denn keiner fängt alleine an, weil's ihm dann gar nicht schmecken kann. Guten Appetit! I came into Deutschland and what did I find? I couldn't speak a word that was said. While hearing a language, I was so inclined to hit a few words in my head. Oh, you soon pick it up, all my friends played it safe. But here's the total I picked up today. Danke schön, bitte schön, wiedersehen. I met lots of Wolfgangs, but I couldn't speak a word. I might as well not have a word. With my Danke schön, bitte schön, wiedersehen. Not I'm here, come and see me. I'm größer, I'm kleiner, I'm nichts verstehen. I wish I could speak and see Deutsch. In Frankfurt last night, the bout on a spree that was playing. I followed them into a joint down in town, too famous to mention its name. Oh, train halls is all that I've got with my danke schön, bitte schön, wiedersehen. I must have said something that meant something else. Please, I just made me the choice. With my danke schön, bitte schön, wiedersehen. Knock, I'm here, kommen Sie hier. Ein großer, ein kleiner, ein X verstehen. I wish I could speak in Deutsch. Danke schön, bitte schön, wiedersehen. Noch ein Bier, kommen Sie hier. Ein großer, ein kleiner, ein X verstehen. I wish I could sprechen Sie Deutsch. Danke schön, bitte schön, wiedersehen. Noch ein Bier, kommen Sie hier. Ein großer, ein kleiner, ein X verstehen. I wish I could speak in the Deutsch. Danke schön, bitte schön, wiedersehen. Not I'm here, kommen Sie hier. Ein Wunder, ein Kleiner, ein nichts verstehen. I wish I could speak in the Deutsch. Kinder, gibt er echt so Gruselsituationen. Ich hatte eben Angst gehabt, dass das Mikrofon offen sei. Weil nämlich so ein Radiostudio ist ja im Grunde wie ein Badezimmer. Man kann hier volle Pulle die Musik aufdrehen und kann eigentlich teilweise so ja mitsingen. Aber dann durchfährtet einen immer wie ein elektrischer Schlag. Oh Gott, das Mikrofon ist auf und die versammelte Hörerschaft hört jetzt, dass du ja nicht singen kannst. Aber im Moment war glücklicherweise das Mikrofon zu. Wie ich heute sowieso etwas gedämpft bin, weil ich hier unter der scharfen Beobachtung zwei junger Damen, ich habe mir überlegt, ob ich die vielleicht als Jinglesprecherin engagieren sollte. Hier stehe. Abend, sagt mal Abend wenigstens. Hallo. Bitte. Oh Mann, ihr müsst mit dem Mund ans Mikrofon ran. Ja, guten Abend. Und mal da noch einen anderen guten Abend? Ich auch? Ja. Ja, guten Abend. Und wärt ihr bereit, so Jinglesprecherin zu machen und sagen, guten Abend, das hier ist ja Sprechfunk, das ist eine total eine richtig schöne Sendung. Können wir das vorher noch üben oder müssen wir jetzt so gleich sehen? Wollen wir vorher erst einen Soundcheck machen? Ja, doch. Na, dann machen wir das zwischendurch, üben wir mal und dann müsstet ihr Jingle sprechen, solange kommen die eben von der Maschine. Kann ich auch nichts dafür. Oh, you torture! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Und habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon! Reicht euch die Hände. Ist auch der Hunger noch so groß? Reicht euch die Hände. Lasst nicht los. Denn keiner fängt alleine an, weil's ihm dann gar nicht schmecken kann. Guten Appetit! Wünsche ich euch auch. Die Sendung geht jetzt demnächst gleich los. Ein Standard muss natürlich noch gebracht werden. Das ist der halbautomatische Anrufbeantworter. Eure Anrufe aus der letzten Sendung genial zusammengeschnitten vom Kollegen Halbautomaten. Hier ist er. Katastrophal, katastrophal. Das Telefon. Ich finde es schrecklich, dass ich, obwohl ich ein sehr intellektueller junger Mann bin, durch die Schikanen von Lehrern und vielleicht durch meine eigene Faulheit so schlechte Noten bekomme. Ja, hallo, hier ist der Nikolai und ich wollte nur sagen, dass meine Katastrophe eigentlich recht banaler Natur ist. Banal, aber doch katastrophal genug, glaube ich. Ich schreibe morgen Leistungskursklausur und habe noch fast gar nichts gelernt. Ja, hallo, hier ist Kinski aus Pankow. Ja, Heike, ich wollte nur sagen, die mit Kirsch- und Erdbeerschmack sind wirklich besser als die mit Banane, wa? Ja, hallo, hier ist der Pan aus Friedrichshain und ich grüße... Ja, pass auf. Riesenkatastrophe. Ich hab mir vorhin einen dicken Joint gebaut und da ist mir die Mischung runtergefallen. Hilfe! Hilfe! Rettet uns! Was ist hier los? Gleich gibt's euch auf die Fresse, du! Aber ganz heftig da, ja, ja. Willst du tanzen? Geh mal tanzen, geh mal weiter. gut, gut, super gut, gut, gut, super gut. Ich wollte eigentlich von der zukünftigen Katastrophe reden, die also in Zukunft passieren kann. Und zwar die den Jürgen betrifft. Und ich sage erstmal nur ein Stichwort, zu Lichterfelde. Hallo Matze, hier ist Franzi. Ich kann dich nicht erreichen, nicht per Brief, per Telefon, mich vor dich hinstellen und dir sagen, dass ich dich liebe und mit dir zusammen sein will, geht erst recht nicht, weil du mir nicht mehr glaubst und mich vergessen willst. Und das ist die größte Katastrophe. Die meisten Frauen in Berlin sind eine Katastrophe. Warum? Das kann ich erklären. Die sind alle beziehungsgeschädigt. Also ich bin aus dem Rheinland und Sprechfunk! Was heißt denn Anrufbeantworter? Ich hab euch durchschaut, das ist eine Fangschaltung! Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Mann, Kinder, euren tendenziell reduzierten Katastrophenbegriff möchte ich ja auch haben. Also das Einzige, was mir wirklich als Katastrophe verständlich erschien, war das Matze- und Franzi-Drama. Das konnte ich gewissermaßen nachvollziehen. Der Rest, Kinder, ihr seid Katastrophenoberflächler. Das ist nicht schön. Ihr müsst euch das, was hier an Vorgabe an Thema kommt, schon tiefer zu Herzen nehmen, tief in euch bohren, nachdenken, reflektieren, überlegen und dann könnt ihr zum Telefonhörer greifen oder zum Telefonapparat und die 0331 für Potsdam 74 81 110 wählen, um euch dann in qualifizierter Art und Weise zum Thema zu artikulieren. Immer wenn ich so deutlich selber deutlich artikuliere, Silbe für Silbe absetze, dann hat das die Funktion, euch ins Gewissen zu reden. Das ist der Sprachduktus, über den sonst nur Geografielehrer verfügen. Ich verfüge aber der Not gehorchend auch über einen solchen Sprachduktus, eben um, wie gesagt, euch ins Gewissen zu reden, verdammt nochmal. Und jetzt setzt euch mal ordentlich hin und nehmt verdammt nochmal die Hände auf den Tisch. So kann es hier nicht weitergehen mit der Sendung. Das Thema heute, wir sind hier ein öffentlich-rechtliches Radio. Öffentlich-rechtliches Radio, habe ich neulich in der Zeitung gelesen, gibt's noch bis zum Jahre 2000. Dann ist es vorbei, öffentlich-rechtlich. Da denkt man ja dann doch gleich immer an Staatsfunk und man denkt nicht zu Unrecht dabei an Staatsfunk. Und man hat aber andererseits natürlich auch einen völlig falschen Begriff von öffentlich-rechtlichem Radio, weil öffentlich-rechtliches Radio im Grunde noch intimet nettet Radio ist. Ein Versprechen, das eigentlich vom Namen her die privaten Radios machen, die aber nur in Privatbesitz sind. Ansonsten ja nicht privat, ja nicht intim, ja nicht persönlich, höchstens als Voyeure. Und darum habe ich mir, um diese Kluft zu schließen, habe ich mir gedacht, werde ich heute wieder mal im öffentlich-rechtlichen Radio kräftig privatisieren. Ich bin nämlich nicht nur ich, Johnny auch, aber ich auch und ist ja jetzt meine Sendung. Warum wird hier immer von Johnny geredet? Verstehe ich gar nicht. Ich bin nämlich im Grunde relativ ein bisschen so ja krank und habe mir von, ja, wer da, ist doch eine Frechheit, da sitzt jetzt dämliche Jungvolk vom Radio und lacht und kichert. Ah, der Typ ist krank, haben wir doch immer, was ist da der Kranke aus dem Radio? Kinder, reißt euch mal zusammen. Wer nämlich krank als Schimpfwort beschreibt oder begreift oder benutzt, hat sowieso vollen Riss in der Schüssel, das muss man mal sagen. Diese Sendung soll heute der Absicht dienen, ein Lob der Krankheit mit eurer Hilfe zu zelebrieren, beziehungsweise einfach der Frage nachzugehen, welches Verhältnis habt ihr zu Krankheiten? Habt ihr schon richtig schöne, interessante, exotische Krankheiten, sogenannte Angeberkrankheiten gehabt? Also wenn die Krankheit ein Schlüpfer wäre, dann gewissermaßen die Krankheit als Calvin Klein oder Schießer Variante, ja? Also eine Krankheit, mit der man mal richtig auftrumpfen kann. Welche Rolle spielt einer Krankheit in der Hand und dann aber zwei Schritte zurückgehen und euch gewissermaßen auf Distanz beobachtend euer Verhältnis zur Krankheit beschreiben. Wer sich dazu in der Lage sähe, der könnte dann hier anrufen 0331 für Potsdam 74 81 110. Man kann es auch elektronisch machen, dann hört sich so an. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Das habt ihr mitgekriegt. Nachher besteht dann auch noch die Möglichkeit, sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter zu wenden, dessen Nummer separat durchgesagt wird. Ansonsten einer meiner musikalischen Ehrgeize war immer, aber dazu bin ich eigentlich zu zerstreut, mit einer CD ins Studio zu gehen und eine ganze Sendung lang nur eine Platte zu spielen. Ich habe mich heute reduziert im Grunde auf zwei Kernplatten. Einmal FSK, haben wir vorhin schon gehört, das ist ein wunderbares Doppelalbum mit lauter Raritäten aus den, weiß ich nicht, 1990er Jahren erschien, FSK bei Alfred heißt es, Alfred Hilsberg, der König da vom Zickzack-Label, oder ich muss ja Musik nicht erklären, das sollen andere Kollegen machen, auf jeden Fall wunderbare Musik, eine wunderbare Platte, die wird hier des Öfteren zu hören sein. Und dann ist noch eine tolle, tolle, schöne Platte erschienen bei 99 Records, El Malo, so eine wunderbare japanische Coverband, die samplen und covern und reiten durch die Stile, dass wenn man dann einen Song hört, man immer denkt, irgendwie kennst du das, irgendwie ist es doch eine andere Band. Es ist immer El Malo und hört sich ganz, ganz unterschiedlich an. Zum Beispiel so. Und dann telefonieren wir aber El Malo mit Desert Tribe. Wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Ja, Tag! Hi, hier ist der Robert. Ein junger Mensch, Robert. Hast du denn jetzt bei der Musik ein bisschen zugehört? Ja, was waren denn gerade? Ey, was man auf mich gesagt, Johnny, Heißt du zufällig Carsten und rufst du mal eine Woche später an und möchtest Martin Petersdorf zu sprechen, um rauszukriegen, welche Musik ich gespielt habe? Nee, du hast gesagt, Johnny sagt seine Musiken immer fantastisch an, aber du machst es nicht. Ey, ich habe eben eine super lange nur Musikansage gemacht, mit Erklärung, was da zu hören sein wird, wie man es bitteschön aufnehmen soll, dass man es prima finden soll, dass die Band El Malo heißt, dass sie aus Japan kommen und dass es bei 99 Records erschienen ist. Tut mir leid, das muss ich nicht verstanden haben. Ich habe nämlich eine Gehörkrankheit. Du hast eine Gehörkrankheit? Ja, zumindest wahrscheinlich bei deiner Musikansage gehabt. Ach so, hast du die prinzipiell bei meinen Musikansagen? Nee, da ich da... Ey, die liegen mir immer sehr am Herzen. Nee, ich wollte ja eigentlich nur sagen, also um bei dir anzurufen, da muss man ja eigentlich schon ziemlich krank sein. Ja, wir haben jetzt gewissermaßen mit der Hörerschaft ziehe ich jetzt im weißen Kittel an deinem Bett vorbei. Die Fieberkurve sieht ganz schlecht aus, lieber Robert. Ob das noch was wird mit dir? Na, ich glaube ja nicht. Ja. Aber ich wollte sagen, also du hast ja so schön gesagt, die Krankheit, also besser gesagt zu deinen Fragen, man soll sich die mal schön vornehmen und dann darüber reflektieren und so weiter, und das habe ich gemacht als bisher ganz sicher verantwortungsbewusster junger Mensch und habe mir gedacht, also die Krankheit ist eigentlich ja für mich was eher Lebensnotwendiges. Inwiefern? Dadurch, dass ich berufsbedingt immer sehr gerne krank sein möchte. Wieso, was hast du denn für einen Beruf? Also es ist kein Beruf, es ist eigentlich eine Art Pflicht, die ich gerade unserem Staat gegenüber vollziehe. Du also bist beim Bund? Nein, Zivildienstleistender. Und da möchtest du dich aber mit Krankheit vordrücken? Das heißt nicht... Also das heißt eher so eine Art Doppeldrückung. Nicht zum Bund wollen, nicht unsere stolze Heimat mit der Waffe in der Hand verteidigen wollen, sich zum Zivildienst hindrücken, dann beim Zivildienst angekommen, gleich wieder krank sein wollen, um sich vorm Zivildienst zu drücken. So könnte man das ausdrücken. Mein Lieber, denkst du, dass das jetzt repräsentativ ist für die Sprechfunkhörerschaft? Die Sprechfunkhörerschaft. Ja. Da habe ich noch keine statistische Erhebung gemacht, wer so alle zu krank ist, bei dir anzurufen. Ja, naja, offensichtlich haben wir hier einen Schwerkranken. Sag mal, wir sind eigentlich die beiden jungen Damen, die du doch vorhin am Mikrofon hattest. Jinglesprecherin. Das würde ich, Ja? Ich wäre ja durchaus bereit, zu verraten, wer die beiden netten jungen Damen sind. Aber Robert, nicht jedem. Tschüss. Ah. So, dann machen wir mal hier weiter. Wer bist denn du da? Hallo. Tag. Hi. Na, wie geht's dir? Mir geht's so lala. Ich habe ja jetzt schon auf meine schwere körperliche Schädigung hingewiesen. Wer bist denn du? Ich bin der Peter. Peter, ja. Was hast du denn für ein Verhältnis zu Krankheiten? Ich rufe eigentlich an, weil ich einen Rat von dir brauche. Du brauchst einen Rat von mir? Ja. Oh. Ich hab die Krankheit der Kleptomanie erheilt. Das hört sich lustig an, aber es ist gar nicht so lustig. Bist du ernst sicher? Ja. Soll ich dir mal die Geschichte erzählen dazu? Erzähl mal. Pass auf, in unserer Schule gibt es eine Schülerzeitung. Und da habe ich 800 Mark gekriegt, um die zu drucken. Und dann bin ich losmarschiert zur Druckerei. Aber dann bin ich an so einem Laden vorbeigekommen und da habe ich dann sehr viel Geld ausgegeben. Und jetzt habe ich noch niemandem erzählt, dass ich das Geld ausgegeben habe. Und die warten jetzt alle, dass am Montag die Schülerzeitung rauskommt. Und ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Weißt du, dein triumphierendes Grinsen, was da in der Stimme zu hören war, deutet doch eher darauf, dass du denkst, hier lustige, dämliche Geschichten erzählen zu können. Kann das sein? Nein. Kann das sein, dass du vielleicht, sagen wir mal, weniger Kleptomane als vielleicht eher so eine Art, sagen wir mal, Arbeitsziel verlogenes Aas bist? Scheiße, okay, du hast rausgefunden. Ich bin ein krankhafter Lügner. Ach, krankhafter Lügner würde ich nicht sagen. Ich würde mal... Ach... Es ist schwer, jetzt dir einen Rat zu geben. Ich würde dir eh einen Rat geben, stell dich ganz nah an die Wand und hau immer mit dem Kopf dagegen. Das ist vielleicht das Einzige, was dabei hilft, ja? Okay, tschüss, mach das. Ich meine das ganz ernst. Ich verplemper doch meinen Rat hier nicht. Das macht sonst nur die DAK und da kostet's nicht Geld. Das ist ja pflichtversichert. Wer bist denn du da? Hi, hier ist Christoph. Tag, Christoph. Jo. Du hast eine extrem dünne Stimme, wa? Das ist dein Problem, nehme ich an. Nee, nicht unbedingt. Nee? Hoffe ich doch mal. Denn Market am Telefon. Was hast du denn für ein Telefon? Ein kaputtes Telefon? Nee, kaputt nicht. Aber rot und unten steht noch VB Fernmeldewerk Nordhausen. Typ. Boah, weiß ich nicht. Irgendwann ach da, ja. Ey, das war der Osten. Da haben sie dann eine ganz dünne Stimme gemacht, sodass quasi drei gleichzeitig mit ihm telefonieren, Telefon reden konnten. Mhm. Von wo aus rufst du denn an? Prenzlberg. Prenzlberg? Mhm. Na, da haben sie doch überall schon die Telefonanlagen neu gemacht, dachte ich. Ja, aber ich bin gerade in die Wohnung reingezogen und war nicht immer da, als sie hier durchs Haus gerannt sind. Ja. Also theoretisch hätte ich den Namen. Sagst du mir deinen Namen nochmal, Christoph? Ja, genau, der. Siehst du musst mir den ja nicht nochmal sagen, den Namen. Ja, soll ich es nochmal sagen, ja? Nee, ich hab... Christoph, hast du denn wenigstens eher, sagen wir mal, ein philosophisches Verhältnis zur Krankheit? Naja, leider nicht. Also ich hatte mal eine... Ja, aber ich weiß nicht genau, ob es eine Krankheit war. Warte mal, wie alt bist du, Christoph? Jetzt 25. Du bist 25. Bist im Leben schon mehrmals krank gewesen? Ja, also ich hatte eine richtige Schwere und die meine ich jetzt eigentlich. Ja? Und das war aber als Kind, also da war ich 10, ne? Mhm. Und da hat man eigentlich vielleicht noch gar kein richtiges Verhältnis dazu. Also da war vielleicht das Schlimmste, ich glaube, das war jetzt, als irgendwie so ein Raumfähre bei den Amis gestartet ist, dass ich das nicht sehen konnte. Im Fernsehen meinst du? Ja, wahrscheinlich. Weil das immer nur im Westen... Das ist schon wieder so lange her. Ist klar, weil das im Westen übertragen wurde und im Krankenhaus durfte man nur Osten kicken, oder? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, im Fernseher war da überhaupt nicht. War so eine Art, ich weiß nicht, Einzelstation oder sowas. Also ich war alleine im Zimmer auch noch. Und da hab's kein... Ja. Was war denn das für eine Krankheit? Ja, also, die haben mal Blut abgenommen und haben festgestellt, dass zu wenig Leukozyten drin sind. Also, diese weißen Blutkörperchen. Ja. Und, wollten mich zur Beobachtung und... Wenn es nur also akut gewesen wäre, dann wäre das Immunsystem so eine Art zusammengebrochen. Und meine Mutter wollte es aber nicht glauben, weil im Prinzip noch nie vorher was war. Und die hat dann nochmal irgendwie eine Genprobe machen lassen und die war dann positiv, also in Ordnung. Und Gegengutachten, wie vorher richtig gewissermaßen? Ja, naja, so ungefähr. Also ich weiß nicht mehr genau wie. Ich weiß nur, dass die dann, weil sie auch Ärztin ist, nochmal Blut entnommen hat und das in ein anderes Labor geschafft hat. Und da war das dann okay, ne? Und und sie haben mir da im Krankenhaus dann noch Knochenmark entnommen. Also als Kind ist es gerade nicht sehr angenehm, also ohne Betäubung, alles so ein Zeug. Und naja. Warst du denn inzwischen wieder mal im Krankenhaus? Oder war das dein letzte? Meine Mutter gestorben ist. Und das ist dann wahrscheinlich nicht eine Beziehung zur Krankheit, sondern zum Tod. Ja. Und aber hat denn jetzt dein Verhältnis, sagen wir, dass du mit 10 Jahren längere Zeit im Krankenhaus gelegen hast? Von verschiedenen Ärzten verschiedene Ansichten über deine Krankheit gehört hast, hat dir dein Verhältnis zu Krankheiten generell irgendwie beeinträchtigt? Nee, beeinträchtigt nicht. Ich sehe eher lockerer jetzt alles. Also, dass ich sagen würde, alles nur halb so schlimm. Ich meine, es gibt immer noch Mittel und Wege, da noch was zu machen. Selbst wenn sich als eine schlimme Krankheit herausstellt, würde ich mal sagen, ist mein Vertrauen da noch recht groß in die Medizin. Also du verhältst dich da zu dir selbst eher wie zu einem Auto und denkst, kann man immer noch in die Werkstatt bringen? Ja, ja. Ja, neue Getrieberin? Ja, ja. Also ich bin noch nicht so einer, der wegen jeder Erkältung zum Arzt rennt oder sowas. Ja. Hat da deine Mutter vielleicht dein Verhältnis zu Krankheiten geprägt? Wofür war die denn Ärztin? Naja, die ist Zahnmedizinerin, also. Zahnmedizinerin? Ja, ist nicht direkt so Arzt, aber... Das ist ja eher so, das reicht ja schon eher ins Handwerklichere, ne? Natürlich. Ja? Da denkt man doch immer, die machen ihre Verlobungsringe selber, die Zahnärzte, oder? Nee, jetzt nicht mehr. Nicht mehr? Warum nicht? Naja, jetzt ist oh, das spielt zu lange und außerdem ist Gold jetzt so billig. Ach so, stimmt. Ja. Ja. Na, da haben sie ja immer aus Ringen Zähne gemacht früher. Oder? Hast du das denn mal nein. Ach nee? Du hast das in der Familie andersrum erlebt? Dass du aus Zähnen Ringe gemacht hast? Quatsch, meine Mutter hatte mal so einen Goldring und der war ziemlich rein und den hat sie mal einschmelzen lassen. Und dann hat sie doch aus dem Ring einen Zahn gemacht? Ja, das hat sie doch. Und den, jetzt trägt sie ihren Hochzeitsring noch im Mund? Sie hat danach nochmal geheiratet. Also es gibt einen neuen Ring. Also gewissermaßen, sie trägt die alte Ehe im Mund und die neue an der Hand. Ja. Ja? Sagen. Und hast du dich vielleicht verlobt oder sowas? Hast du noch nicht versucht? Nee, habe ich noch nicht probiert. Also soweit bin ich nicht. Ja. Und deine familiäre Vorbelastung, hat die jetzt, sagen wir, dein Verhältnis zu Verlobungen und Verheiratungen verändert? Ja, auf jeden Fall. Was so Ringe betrifft auch? Ringe weniger, aber die Einstellung, dass man auch getrennt leben kann oder nicht fest verheiratet, ja. Das ist auf jeden Fall jetzt bei mir zustande gekommen. Hat deine Mutter denn jetzt so richtig so einen Goldzahn, dass man den vorne sieht, dass er mal blinkert? Nee, ach, Quatsch. Nee. Als Zahnarzt macht man sich vorne mal weiße Sachen hin. Ja. Ist ja logisch. Und versteckte Gold ganz hinten? Oh, man soll ja nicht sehen, ja, dass mögliche Konkurrenten nicht so schnell rankommen. Ja. Ja. Ja. Gut. Noch was anderes. Du magst doch so eine Sample-Musik immer. Kennst du eigentlich Jam? Justified Angels of Mumu? Nee, kenne ich wirklich nicht. Also Mitte der 80er, 85, 87, die haben wie wild rumgesampelt. Also geht alles quer durcheinander. Na, muss ich ja mal aufpassen. Ja, also, dann hör mal. Ich weiß nicht, ob es davon noch Platten gibt. Wir hatten eigentlich das Rundfunkarchiv jetzt übernommen. Dieses aus der Leberstraße. Habt ihr das? Ein Teil, glaube ich. Ich weiß nicht, die haben das irgendwie ganz kompliziert aufgeteilt, wenn ich das recht beobachtet habe. Ja, aber ich weiß das auch nicht genau. Also mit mir hat keiner geteilt. Schade. Also Norbert Schramm, der müsste da Bescheid wissen. Lutz Schramm meinst du? Ja. Ja, na vielleicht fragt ihn mal. Ja, aber andererseits Jam interessiert mich das ja nicht. Ach so, Jam, ja, nee, da muss ich mich mal selber einfach drum kümmern. Ja, ja. Dann danke ich dir sehr für deinen Anruf. Ja, okay. Ja, tschüss. Mach's gut, tschüss. So, wen haben wir denn da? Ja, hallo, ist Thomas. Tag, Thomas. Aus Kreuzberg. Aus Kreuzberg? Ja. Mhm. Ich habe gesagt, ich finde, man soll irgendwie so ein natürliches Verhältnis zu Krankheiten haben. Also ich war als Kind immer ziemlich neidisch, wenn alle Leute krank waren. Worauf denn? Gab's da besondere Krankheiten, auf die du neidisch warst? Ja, also diese Rentnerkrankheiten, wenn ich da mit meiner Familie so auf Geburtstagen war. Ach, als junger Mensch warst du auf Rentnerkrankheiten fixiert? Ja, also die haben immer so erzählt, beim Sahnetortenessen haben die tierisch rum erzählt, was sie für tolle Krankheiten haben. Und ich saß da als kleines Kind dabei und konnte irgendwie nie mitreden. Weil das aber auch eher komplexe, komplizierte, vielgestaltige Krankheiten sind. Nee, so, also nix. Also ich wollte mich da nicht irgendwie über irgendwelche schlimmen Leiden ergötzen, aber so, ich fand es einfach toll, wenn so irgendeine Oma so beim Kuchenessen das Gebiss runterklappt, weil es nicht mehr richtig so, ja, halt nicht mehr richtig kauen kann. Ja, das kann man ja mit einem Glück, könnte man das ja heute selber simulieren, irgendwie, oder? Wie sieht es bei dir im Mund aus? Ich war gestern beim Zahnarzt. Und? Naja. Weil die Gebiss immer runtergeklappt ist? Nee, so für den Stempel war eigentlich ganz okay, also 200 Mark für eine Krone muss ich jetzt demnächst berappen, aber das krieg ich wahrscheinlich bezahlt, weil ich noch wenig verdiene und so. Hast du denn da als Kind Lieblingskrankheiten gehabt? Du hast ja dann offensichtlich eher in so einer siechen Familie gelebt, wo ein relativ großes Angebot war. Wir können da keiner zuhören jetzt. Also KDW, der Alterskrankheiten? Ja, also die richtig spektakulären Dinge waren nicht dabei, es war einfach... Ja, die hatten halt hohen Blutdruck und so und haben dann das war eigentlich schon, also jetzt wenn ich so im Nachhinein sehe, die haben sie über hohen Blutdruck unterhalten und haben dann Sahnetorte gegessen und irgendwelches total ungesundes Zeugs. Ja, naja, irgendwoher muss es ja kommen. Also man, für umsonst hat man ja möglicherweise nicht so eine Krankheiten. Ja, muss man sich ja auch Mühe geben. Aber sagen wir so, plastisch Sinnfälle wie Nierensteine, sowas hatte ich nicht gereizt damals. Nee, hatte auch keiner. Hatte keiner? Nee. Ei, also Nierenstein problematisch, war eure Familie eher unterversorgt? Ja, genau. Also wir hatten auch noch ein Beerdigungsinstitut. Das war eigentlich ganz lustig. Ihr hattet ein Beerdigungsinstitut? Ja, ich komme so vom Land und mein Opa war Schreiner und er hatte so nebenbei noch, das war ganz witzig immer so, er hatte nebenbei noch so einen Sarghandel und dann sind wir immer so mit, also das war irgendwie in Westdeutschland und wir hatten so ein R4 und dann kam halt ein Sarg hinten in R4 rein und einer aufs Dach. Das war so in 70er Jahren und dann ging es durchs Land. Und dann Party über Land gefahren mit dem R4? 24 Jahren, ja, das war total witzig. Prima, und du mittendrinne? Ich auf dem Beifahrersitz. Ja, und dann habt ihr nach potenziellen Einwohnern für eure Särge gesucht, oder wie? Nee, die wurden immer, das ging immer so, also wir haben immer zwei Särge gekauft. Ja. Ein Standardmodell, also immer so die Standardmodelle, weil sie auf dem Land... Gekauft? Ich denke, dein Vater war Schreiner, dein Großvater war Schreiner, hat er die nicht selber gemacht? Ja, meinst du, ein Schreiner macht alles selbst? Ach, da hat er die gekauft und dann aber als Handmade aus der Operwerkstatt vielleicht noch drei Kupfernägel eingeschlagen, dass es ein bisschen besser aussieht? Da so Kataloge und so, die habe ich auch mal mit in die Schule genommen, das war mal ganz witzig so. Mit dem Sargkatalog in die Schule zu kommen, das hatte keiner sonst. Ah ja. Ja, hast du denn da so Traummodelle? Für dich als jungen Menschen, so Adventure-Sarge zum Berserker? Nee, das war ja 70er Jahre, heute gibt es das ja bestimmt. Also ja. Irgendwie damals, dann gab es die verschiedenen Holzsorten und... Naja, also ob jetzt die Griffe aus Messing waren oder aus Metall und also, naja. Also ihr habt dann auf Vorrat zwei Särge gekauft? Ja, es war immer, also wenn ein Todesfall war, dann haben wir immer zwei gekauft. Also einen für den aktuellen Toten und einen für den nächsten. Und wenn der nächste wieder gestorben ist, zack, wurde dann der Ersatz. Ach so, dass man immer, falls überraschend jemand stirbt, immer mal schnell einen Sarg parat hat. Ja, dass man nicht immer ins Oma fahren muss, verstehst du? Dass man nicht bei jedem erfahren muss. Und habt ihr da jetzt erstmal die Bestellung abgewartet oder habt ihr mal die Lokalzeitung, die Todesanzeigen gelesen und dann bei den Adressen vorbeigerauscht? Und ihr sagt, wir haben ja einen prima Billionsarg. Nee, das waren ja die, also mein Opa war ja Dorfschreiner, verstehst du? Ja. Und jeder ging halt zu seinem Dorfschreiner, der auch sonst die, also wenn du halt stirbst, dann lässt du dir auch von dem, kaufst du auch bei dem Schreiner deinen Sarg, der halt auch sonst seine Fensterscheiben repariert oder die Tür macht oder die Möbel bestellst und so. Ach, da besteht so eine Art gewissermaßen ungeschriebenes Gesetz. Ja, so ein Schreiner begleitet dich von der Wiege bis zum, also jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, von der Wiege bis zum Sarg, begleitet dich dein Dorfschreiner und so. Das finde ich echt total schön. Aber wenn man sich den zum Beispiel nicht leiden konnte, ihr habt ja da auch so Fälle, dass dann so von Dorf zu Dorf überkreuzt beim anderen Schreiner bestellt wurde, rein aus Gemeinheit? Na, da meintet ihr auch mal die Hölle los, ey. Ist vorgekommen, ja? Aber die hatten halt bei uns bei uns in der Schreinerei, das war, weil wir am nächsten am Friedhof waren, da hing auch der Schlüssel für die Leichenhalle und so. Und da konntest du dann den Konkurrenten schon mal irgendwie einen Streich spielen. Wie hat denn das ausgesehen, wenn man den Konkurrenten einen Streich gespielt hat? Da war der Schlüssel nicht da. Ach so, dann konnten die den ja nicht, dann haben die den Sarg voll gehabt und mussten, hätten den irgendwo abgeben müssen? Ja, ja. Und sind dann nicht auf den Friedhof gekommen? Scheiße im Sommer. Ja, und was macht man denn da als pfiffiger Schreiner, wenn jetzt der feindliche Schreiner den Friedhofsschlüssel nicht rausrückt? Ja, wir sind ja in Deutschland, da gibt's natürlich immer zwei Schlüssel und dann musste der halt zum Ersatzschlüssel fahren, keine Ahnung, wo der dann war. Ach so, dann beim Bürgermeister oder bei irgendeiner Autoritätsperson. Ja, ja. Aber dann ist es doch wieder gleich öffentlich geworden. Naja, also dann... Aber andererseits hatte der Bürgermeister wahrscheinlich auch kein Interesse daran, dass der feindliche Schreiner die eigenen Toten beerdigt. Dass der feindliche Schreiner die eigenen Toten beerdigt. Ja, der hatte ja ein schlechtes Gewissen. Insofern hat er dann also wahrscheinlich Ruhe gehalten. Ist klar, weil er damals noch richtig klein und so, hab das dann nur so als. Also ich konnte das damals voll wahrnehmen. Ich kann mir das jetzt erst im Alter so ein bisschen deuten, weißt du? Ja, das schränkt ja auch das gemeindebezogene Bruttosozialprodukt ein, ne? Wenn gewissermaßen das Sarggeld im anderen Dorf bleibt. Ja, klar. Es gab schon auch in dem Dorf mehrere Schreiner. Aber so ein Sarg ist schweineteuer und da hast du auch eine gute Gewinnspanne. Also. Ach, im Dorf gab es mehrere Schreiner? Ja, es war schon... Und gab es denn da so Sonderangebote oder Konkurrenzkampf unter denen, sargbezogen? Ja, also ich wäre damals echt dafür gewesen, so dass da die Särge wieder selbst gemacht werden. So. Ja, ob es jetzt da einen Konkurrenzkampf gab, weiß ich gar nicht. Ja. Dann hast du aber doch ein relativ fachliches Verhältnis wahrscheinlich so zu sagen. Ja, ich habe auch dann in der Schule mal rumgeprahlt. Ja. Einmal ist irgendwie... Also, wohl irgendwie ein Kind gestorben und ich habe dann überall rum erzählt, ich musste den Sarg anprobieren und so und das fanden alle ganz witzig, ja. Heute machst du dir schon manchmal so Gedanken um Tod und wie es aussehen können sollte? Pff, sicher. Ja? Ja, klar. Also bei dir flattern unregelmäßig schon immer noch Sargkataloge in dem Briefkasten? Nee, leider nicht. Und du blätterst die dann durch mit deiner Freundin und sagst, ach, das ist doch ein schönes Modell. Ja, mein Opa hat jetzt auch seinen letzten Sarg auch selbst gekauft und seitdem ist das Geschäft irgendwie eingeschlafen. Ach, den hat er für sich gekauft? Ja, so im übertragenen Sinne dann, ja, ja. Ja, also er ist gestorben, aber hat er einen eigenen Sarg genommen? Ja, ja, klar. Und da wusste er schon, dass der für sich... Hat er sich selber... Nee, das war nee. Zufällig einer, der... Das war einer, der gerade da stand, weil er hatte ja immer einen Sarg mehr. Mhm. Ei. Meinst du, den hätte er auch gewählt, wenn er gewusst hätte, es sei seiner? Ja, der war da... Es war ein einfaches Modell. Und ja, klar, es war dann schon so, dass halt wie dieses komische Sprichwort, dass der Schuster die schlechtesten Schuhe hat oder so... Er war schon ein einfaches Modell, ja. Ja, und das ist jetzt aber möglicherweise ein Fehler, der dir auch passiert, weil du dich nicht rechtzeitig drum kümmerst. Ja, ja, ich habe mir überlegt, wie bescheuert meine Beerdigung sein wird, weißt du? Ja. Wenn das meine Mutter oder so erledigt, wenn ich beerdigt werde. Also ich finde es besser, wenn das richtig so mit Fete wäre und so. Und ja, na dafür kann man ja vielleicht Sorge tragen. Ja, ja, das müsste aber eigentlich, im Prinzip, sowas schiebst du halt immer vor dir her, weißt du? Ja, also dann wollen wir mal jetzt dazu aufrufen, dass man sich vielleicht so quasi testamentös oder notariell beglaubigt, schon Vorsorge dafür tragen sollte, dass es eine ordentliche Party wird, wenn man abtritt. Ich fände es vielleicht viel besser, wenn die Leute mir also so Flaschen ins Sarg reinschmeißen, so Bierflaschen oder sowas. Oder. Ja. Also statt irgendwie diese komischen Erdschippen oder Pumpen oder so. Und vor allen Dingen denk dran, du müsstest dich natürlich auch um das Sargmodell kaufen. Deine Anziehsachen lässt dir kümmern. Deine Anziehsachen lässt dir wahrscheinlich auch nicht mehr von deiner Mutter kaufen, oder? Nee. Siehst du? Nur einmal im Jahr, so Weihnachten, bekomme ich immer so ein Teil, eine ganze Stange im Schrank voll hängen, ja, ja. Ach, da schenkt dir deine Mutter dann Sachen. Hm? Und da schenkt dir deine Mutter Sachen. Ich hab's ja inzwischen abgewöhnt, also. Ja, und die musstest du dann immer zum Secondhand tragen. Das kann man ja mit dem Sarg ganz schlecht machen, wa? Die hat nicht mal ein Secondhand genommen, die Sachen. Oh, ja. Jetzt sind wir bei Second-Hand-Särgen, nee, also, das wäre ja auch ein Markt. Second-Hand-Särge, naja, also sagen wir mal, funktionieren tun da wahrscheinlich doch eher die Ungebrauchten, nehme ich mal an, oder? Ja, ja. Den anderen sähe man das schon an. Also wir hatten da auch damals, so in dem Zeitraum so von 10, 15 Jahren damals, wo ich mich erinnern kann, also nie eine Anfrage nach einem Second-Hand-Sarg. Aber dass man vielleicht sagt, Transportschäden, 20% Billard, den nehmen wir auch? Passiert. Also der R4 war da schon, also zum Sarg transportieren ist ein R4 echt okay. Ja. Oder wahrscheinlich habt ihr dann aber auch immer den Sarg so gestellt, dass man die ledierte Ecke nicht gesehen hat. Und zack, ist er dann sowieso weg, der Sarg. Kann man ja wieder weglackieren. Also wir haben ja eine Schreinerei, also wir konnten die dann schon ausbessern. Ja. Ach, da habt ihr dann schon so ein bisschen, ja, da fehlt ein Brett und ein bisschen Gips drauf geschmiert und nochmal mit Beiz rüber. Klar. Ja? Von innen hätte man dir sehen, aber da kickt ja keiner. Nee, da kickt keiner. Ja, und von außen, die Angehörigen, die waren beruhigt. Außerdem ist das irgendwie sowieso alles unter den Blumen und so verschwunden. Kümmern sich da nicht drum. Sind die... Ja. Das bist du noch dran? Ja, ich bin noch dran. Sag mal, so ein Rauscher in der Leitung. Ja, ich weiß auch nicht. Wenn, dann ging ja irgendwie meistens, wenn er irgendwo verkratzt ist, war der Deckel verkratzt. Und wenn er sagt, irgendwie rumstand, war der Deckel eh nicht drauf, weil ja dann die Leiche immer aufgebahrt wird, verstehst du? Ach ja, kommst du eher so aus dem Süden Deutschlands, nehme ich an? Hessen. Hessen? Ja. Da bahren sie die Toten noch so auf? Ja, denke ich doch. Ja, frag mich nicht. Ich hab das schon vermieden, da irgendwie reinzugehen, war mir schon so blöd. Und war auch nie die Versuchung, sagen wir mal, mit dem Schlüssel von der Leichenhalle? Wenn man weiß, wo der hängt? Ich hatte einen Kumpel, der hatte später Gärtner gelernt und der musste dann immer so, im Sommer hat er immer draußen gefrühstückt und im Winter, wenn es zu kalt war, da war es in der Leichenhalle noch wärmer, da hat er immer in der Leichenhalle gefrühstückt. Also das fand ich dann schon ein bisschen... In wie alt war der da? Na, der war, was hat er in der Hauptschule gemacht, dann Gärtner gelernt, also 16, 17. Und er hat aber schon darauf geachtet, dass draußen noch Sonnenschein ist. Oder hätte er sich auch nachts darin getraut? Weiß ich nicht. Oh. Mann, Kinder, ihr seid aber hart groß geworden in Hessen, was? Ist okay. Ja? Aber das ist schon Überlebenstraining, was man, was auch für Kreuzberg hält, nehme ich an. Ja, ja. Oder als Hesse in Kreuzberg, wie ist es da so? Das ist gut, also. Das ist gut. Also man hat echt, jetzt komme ich wieder ins Hessische rein. Ich probiere echt nicht hessisch zu reden. Ach, kannst ruhig ein bisschen rumhesseln. Ja, soll ich mal? David Hesselhoff, ja. Ja? Ja, der hässliche Deutsche. Ja. Ja, die Hessen sind ja nicht die hässlichen Deutschen. Also ich muss mich auch ewig lange an das Berliner gewöhnen, also. Ja, ich auch. Ohne Tüchtchen, weil es halt Weile dazu gebraucht. Ist doch Berliner, oder? Ja. Aber es kommt, fällt er mir auch nicht so zu. Da steckt ja auch Arbeit, Konzentration hinter, Übung. Ach, du hast an deinem Akzent richtig gearbeitet. Ich habe richtig Lehrgänge besucht. Wow. Das wurde eher weg. Nee, bei den Sachsen wurde es wegtrainiert früher, oder? Ja, bei anderen wird es bei naturbelassenen Berlinern wird es auch die Tendenz, eher das wegzutrainieren. Aber bei mir wurde es hintrainiert. Weil das ist, im Radio kannst du natürlich nicht einfach so rumberlinern, sondern du musst jetzt schon gewissermaßen eine qualifizierte Form des Berlinerns sein. Also gewissermaßen. Das hatte ich vorhin beim Telefonieren, ja, ich mit Petra aus Neukölln telefoniert. Hallo Petra. Und da haben wir drüber geredet, dass halt bei den ganzen Rundfunkmenschen, dass da halt das alles wegtrainiert wird, dass die richtig Sprache und. Richtig, ja. Und dann gibt es ein ganz paar Ausnahmen, bei denen haben sie dann hintrainiert. Ja. Ich habe vorher auch immer so ganz ordentlich gesprochen. Mhm. Und dann gab es aber den Beschluss, wir brauchen jeden, der unordentlich spricht auf dem Sender. Dann war Appell, dann mussten die alle vortreten. Aha. Und ich hatte die schlechteste Ausrede, warum ich nicht unordentlich reden will, und dann wurde ich auf den Lehrgang geschickt. Ach so. Ja, aber manchmal kommt es noch ein bisschen durch, das Hochdeutsche bei mir. Ja. Da muss ich aber aufpassen, da gibt's gleich Ärger. lieber junger Hesse, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, okay. Okay, tschüss. Mach's gut, tschüss. So, jetzt kommt gleich wieder noch eine prima Musik, die aber jetzt auch nicht von den beiden CDs, von denen ich die ganze Zeit rede, FSK und El Malo ist, sondern das ist eine Kassette, die mich ganz zufällig zack überrascht hat. Denke ich, Mann, oh Mann, da schickt mir jemand eine Kassette, wirst du mal einlegen, wirst du hören. Und boing, sofort voll im Herzen getroffen und gedacht, Mann, das ist aber Musik. Zum Beispiel die folgende, die Band heißt Vermooste Flöten, der Song heißt irgendwie Just for Your Pleasure oder sowas. Und er hat so eine wunderbar poetische Textzeile da drin, die in etwa lautet, wusstest du schon, dass Vögel überhaupt ja nicht fliegen können, sondern die werden aus Hubschraubern abgeworfen. Just for your pleasure, ganz zu deinem Vergnügen. Und hier hören wir sie jetzt. Jetzt ist der Kollege an der Technik nicht da, der verdammt nochmal die Kassette abfahren soll. Kinder, jetzt bin ich ja durcheinander. Die ganze Zeit sitzt er da. Was machen wir jetzt? Oh, Kollege, wollen wir mal die Kassette abfahren? Ja, wollen wir die Kassette abfahren. Die vermussten Flöten. Hier sind sie. In aller Frühe kann man schon ihren flötenartigen Gesang hören. Thank you. Das Musik? Ja, das ist Musik. Das waren die vermoosten Flöten. Ich kann jetzt ja nichts weiter dazu sagen, außer dass sie halbwegs aus Berlin sind, dass sie demnächst erstmal nicht zu hören sein werden. Wenn sie irgendwo zu hören sind, dann würde ich unbedingt hingehen und mir das angucken und würde euch vielleicht sehr gnädigerweise, freundlicherweise Bescheid sagen und dann können wir uns die zusammen ankicken. Außerdem habe ich ja versprochen, hier noch die beiden jungen, netten Jinglesprecherinnen vorzustellen. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Aber wie gesagt, nicht jedem. Jetzt habe ich, sagen wir mal, nach dem jungen Hessen ist es doch passend, wa? Junge Menschen ja, hier vorzustellen. So, ihr könnt ja vielleicht mal selber erklären, was macht ihr hier eigentlich? Ja, wir machen gerade Praktikum bei Fritz, 3 Wochen lang. Und ist bis jetzt, naja, nicht ganz so spannend, weil wir bis jetzt haben wir 2 Interviews gemacht und durften die ein bisschen zusammenschneiden. Aber mit wem? Mit wem? Mit Leuten auf der Straße. Die haben wir gefragt, was sie wählen wollen und warum sie wählen gehen und... Und da gehört schon erstmal so eine gewisse Selbstüberwindung dazu, oder? Ja, doch. Viele Leute sind doch einfach weggerannt von uns, wenn ein Mikro ankam, aber... Das kann ich nur wieder überhaupt ja nicht verstehen. Aber andererseits ist ein Mikrofon natürlich auch immer eine Waffe. Insofern ist man doch schon ein bisschen gepanzert wieder hinter dem Mikrofon, wa? Ohne ging das ja nicht, oder? Naja, also Sarah hat sich mehr getraut als ich. So, was wollt ihr? Mensch, ich wollte ja noch irgendwas... Oder wollt ihr mal was fragen? Was fragen? Ja. Was macht man denn sonst so als Praktikantin hier? Naja, bis jetzt noch nicht so viel. Wir kennen die Teestube hier auf dem Babelsberg-Gelände ganz gut und da sind wir auch fast jede Pause und essen da unseren Brokkoli-Auflauf und der ist sehr lecker. Super. Ey, vielleicht sollte ich auch mal ein Praktikum hier machen. Ja, mach ich komme nie dazu, Brokkoli-Auflauf zu essen. Der kostet nämlich auch nur 5,50 Mark und ist ganz, ganz lecker. Ja. Ach so, warte ich ja doch noch, ich hatte es euch vorhin schon gefragt, aber jetzt muss ich es vielleicht nochmal öffentlich fragen, ob sich denn die Sendung anders anschaut, als sie sich anhört? Na, man bekommt das Mitgesinge vom Moderator nicht mit, aber sonst. Und könntet ihr vielleicht sagen, dass es doch was sehr schön Sirenenhaftes zu Herzen gehend hat, wenn ich mitsinge? Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, könntet ihr das vielleicht auch in meinen Worten nochmal wiederholen, dass es sehr schön sirenenhaft und zu Herzen gehend ist? Doch, das ist wirklich sehr schön sirenenhaft und auch richtig herzzerreißend. Ja, fand ich jetzt besser. Ich danke euch sehr. Das ist schön, wenn man so direkt ganz unvermittelt, unerwartet Komplimente kriegt. Okay, ihr hört noch eine Weile zu, ich muss hier weiter telefonieren, ja? Ja, mach das. Hi, wer bist denn du da? Na, du kannst dir Komplimente besorgen, ey. Ja, hier ist Yves. Ja, ich meine, du könntest ja selber freiwillig mal, ich musste ja auch immer einfordern, ey, das ist so deprimierend. Du sitzt hier da, machst eine tolle, tolle Radiosendung, jetzt denken die gleich wieder alle, der Typ ist abgedreht. Das ist immer so, sag mal, glaubst du eigentlich immer alles, was im Radio gesagt wird? Nee. Bist du ja ganz sicher? Ja. Bist du ja ehrlich ganz sicher? Ja, weil ich verdammt viele Hörspiele auch höre oder so. Also wenn ich irgendeiner Sache im Radio vertrauen würde, dann wären das am ehesten Hörspiele. Ei. Weißt du, wer jetzt hier wie die weiße Frau durchs Studio läuft? Der halbautomatische Anrufbeantworter, der die Sicht richtig zum Baseballschläger gefaltet und der will wahrscheinlich damit seinen Willen kundtun, dass ich vielleicht doch mal seine Nummer durchsagen sollte. Das will ich dann hier sehr gerne machen. Lieber halbautomatischer Anrufbeantworter, du kannst dich wieder entfalten. Wer jetzt, also sagen wir mal, sein eher philosophisch geprägtes Verhältnis zu Krankheiten, du merkst, ich wiederhole das Thema nochmal, ich spreche das auch in deine Richtung. Ja, ja. Du weißt das Thema, ja? Ja, ja. Und du hast ja da auch schon Gedanken gemacht. Ja, du, wir können uns auch über meine Kondomfabrik unterhalten oder über Baseball, aber wir können uns auch über Krankheiten unterhalten. Ja, gut, du bist also vorbereitet. Also wer jetzt sein philosophisch geprägtes Verhältnis zu Krankheiten auf das Band des halbautomatischen Anrufers reden will, der könnte anrufen 0331 für Potsdam 721 39 32. 0331 721 39 32. Da sitzt der halbautomatische Anrufbeantworter und nimmt eure Ansagen, Anrufe entgegen. Und dann können wir uns jetzt schön nochmal diese Sendung in der nächsten, jede Woche dieselbe Sendung gewissermaßen anhören. So, sagst du mir nochmal deinen Namen? Ich bin schon wieder völlig durcheinander. Ja, ich heiße Yves. Grüß dich, Kuttner. Ja, Yves, ganz kurz. Ja. Tag, Yves. Ja, Tag, Kuttner. Ja. Du hast eine Kondomfabrik? Nee, das glaube ich dir nicht. Na okay, war ein bisschen geschwindelt, aber nachdem der vorher mit seinem Sargunternehmen da geprahlt hat, ich meine, ich dachte, da wäre eine Kondomfabrik eigentlich auch ganz passend gewesen. Hättest du gerne eine Kondomfabrik? Ach, na sag mal, ich könnte es mir lustig vorstellen. Was ist denn das Lustige an einer Kondomfabrik? Dass man die mal aufblasen kann und gewissermaßen an Luftballons keinen Mangel hat, oder? Ach, nö, na eigentlich mal so mehr in der Endkontrolle rumstöbern und vielleicht mal ab und zu mit der Nadel rinpieken. Oh, das ist aber fies, ey. Kriegt man, die Erde leidet doch sowieso, also ich meine, andererseits, die Deutschen sterben aus, ja, aber warum nicht? Das ist ja auch nur so eine Vorstellung, ich meine. Ja. Ich werde es ja nicht tun. Und natürlich, ich meine, das ist wahrscheinlich nicht gerade so ganz passend jetzt in der heutigen Zeit, aber ich könnte mir jetzt lustig vorstellen. Und die Alternative wäre dann auch eher Bonbonfabrik, war? Kondome oder Bonbons? Ja, ja? Oh ja, da fällt mir immer das Lied ein. Die zwei schönsten Sachen des Lebens. Mit der Patenbrigade in der Bonbonfabrik. Richtig. Ach ja. Ja, Mensch, müsste ich auch wieder mal spielen. Wir hatten eine Patenbrigade in der Selbstlager, im Selbstlagerwerk. Das war scheiße. Ach, da bist du auch echt Hardcore-Ostler und noch mit Patenbrigade groß geworden. Ja, klar, da. Ach, ich hab wunderbar... Ich hab Stahlkugeln geklaut. Das war jetzt lustig, weil wir hatten dann immer gute Stahlkugeln im Katapult so. Mensch, das müssen wir jetzt vielleicht nochmal erklären. Also, Ostler, man muss sich nochmal vorstellen. Osten, die Mauer steht. Mhm. Diesseits der Mauer wehen wunderbare DDR-Fahnen. Rote Fahnen flattern im Wind. Künden ja. Stolz vom Sieg des Sozialismus. Und die jede Plakat und die Transparente von den Betrieben mit unseren Aktivisten und unseren Besten. Ja, was die Partei verspricht, wird sein, war eine beliebte Losung. Mhm. Nur, dass sie sich manchmal eben auch schwer versprochen hat. aber jede Schulklasse hat eine Patenbrigade. Unbedingt. Unbedingt. Und jeder Zeugnisaufgabe waren sie dabei und haben dann noch so kleine Präsente überreicht. Der Traum war eine Patenbrigade in einer Bonbonfabrik und ihr wart ein bisschen, habt ihr im Wälzlagerwerk gehabt. Das heißt, das Maximum, was da zu holen waren eben Stahlkugeln. Oh ja. Hast du ansonsten noch so herzliche Erinnerungen an die Patenbrigade? Oh, doch, eigentlich schon. Ja? Was ist denn da noch so abgelaufen zwischen euch und der Patenbrigade? Ja, so, also die haben uns schon öfters mal auch noch so zu Sachen eingeladen, irgendwie zum Eisessen oder haben uns dann zu unseren Klassenfahrten also immer haben sie uns begleitet, waren zwei Leute dabei und dann hatten sie uns öfters auch nochmal so Kohle eben so rübergeschoben, da konnten wir uns so Sachen leisten so. Das waren aber auch so richtig schwere proletarische prägte Werktätigen. Ja, das war so richtig so. Ja, mit schwierigen Fingernägeligen Händen. Kann man so sagen, war total schmierige Arbeit und so da. Ja. Die haben die Dinger da gedreht und so, diese Kugellager. Und ihr seid dann da immer zum Tag des Wälzlagerwerkes hingefahren und habt Pionierlieder gesungen und blumenrote Nelken überreicht. So sinngemäß, ja. Ja. Und das fehlt dir jetzt doch ein bisschen, eine Patenbrigade. Eigentlich nicht, nee. Also das hat mir eigentlich nur gezeigt, wo ich später nie arbeiten möchte. Ja, war durchaus lehrreich, so eine Patenbrigade. Ja, nee, klar. Also das war urshilfreich, weil also daraufhin habe ich dann beschlossen, doch lieber Abitur zu machen. Also irgendwann mal zu studieren, damit ich nicht arbeiten gehen muss. Meidet Wälzlagerwerke und studiert. Ja, genau. Und jetzt hast du studiert oder studierst du noch? Ach nee, reden wir lieber darüber nicht. Wollen wir nicht über meine Krankheit? Nee, oh, eine wunde Stelle, prima. Du hast angefangen zu studieren und hast es hingeschmissen. Nee, und jetzt lungerst du doch in Gaststätten rum und kellnerst da und verdienst dir damit deinen Lebensunterhalt. Das hab ich auch mal gemacht, aber nur so ganz nebenbei. Das war wirklich nur ehrenamtlich. Ja. Nee, ich habe mal Jura studiert, 3 Semester. Und dann? Warum hast du es hingeschmissen? Ach, das war halt kacke, das war so Ausbildung auf Papiertiger, so. Aber Jura ist doch praktisch. Ach nee, scheiße, ey. Wieso? Da kann man immer dem Vermieter schöne, freche Briefe schreiben, immer mit dem Verweis aufs Grundgesetz, aufs bürgerliche Gesetzbuch, aufs Strafgesetzbuch, aufs Betäubungsmittelgesetz und so eine Sache. Ich hatte keinen Bock auf dieses Schema F und dann und immer das Gleiche und ja. Irgendwann ist es total langweilig und du hast echt nichts mit Menschen zu tun. Und dann hast du es hingeworfen und hast gedacht, ich bin doch eher Künstler und die Gitarre rausgeholt, nehme ich an. Nee, nicht ganz, aber fast so ähnlich. Ja? Siehst du? Nee, aber das möchte ich jetzt wirklich nicht erzählen. Das ist doch aber interessant. Gesagt. Jetzt hast du das Studium hingeschmissen und wie ging es dann weiter? Naja, also dann wollte ich natürlich erstmal irgendwas vernünftig werden, also sowas wie Schauspieler oder so. Ah ja, irgendwie einen soliden Beruf. Ja, genau. Ja, mit dem man sein Geld verdienen kann. Ja, na klar, ich meine, womit man wirklich viel Kohle machen kann. Und ja. Alles schon völlig klar. Naja, das hat sich dann aber auch irgendwie alles so breitgeschlagen und so, weil irgendwie sind die Regisseure halt doch nicht so gekommen, war und ja. Die Schauspielschulen waren auch nicht so begeistert. Also während das Jurastudium von dir hingeschmissen wurde, wurdest du gewissermaßen von der Schauspielerei hingeschmissen? Ja, könnte man ungefähr so ausdrücken. Ja. Und dann kam dieser lästige Zivildienst, war. Mhm. Naja, und jetzt studiere ich Sozialpädagogik. Ach, das ist besser? Weil man mit Menschen zu tun hat? Naja, also erstmal ist es ein total lockeres Studium. Also ich habe so viel Zeit wie jetzt, habe ich noch nie gehabt. Also ich meine, ich kann viel in der Welt rumreisen, nebenbei noch arbeiten gehen. Also ich bin mir eigentlich Ostjut dabei. Und was ich später mache, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht werde ich dann mal wieder in der Kneipe stehen oder so. Also das ideale Studium ist gewissermaßen eins, das keins ist, wo man viel Zeit hat und nichts machen braucht. Nee, das stimmt nicht. Also ich meine, also man muss schon noch was lernen. Also man muss ja ein bisschen was so zum Diskutieren haben, so für den Kopf, einfach so ein, ja. So ein Denktraining. Ja. Aber es sollte nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ja. Lernt man denn da auch so kommunikative Strategien, wie man sich mit betroffenen Sozialgruppen, Angehörigen unterhält? Ja? Ja, dieses ganze Studium ist ein einziger gruppendynamischer Selbsterfahrungskurs. Ja, prägt das jetzt auch deine Kommunikation mit mir? Nö. Nee? Habt ihr da nicht so 3-4 Grundregeln? Oh ja, die eine ist immer innen zu sagen. Innen? Ja, klar, also wenn du irgendeinen Satz also nicht mit der weiblichen Form noch mitverwendest oder so, dann wird dir garantiert schon mal das Wort abgeschnitten. Also kannst du Gift drauf nehmen. Giftin, ja. Ja. Ja, oder Giftinnen, ja. Ja, und noch was? Nee, ansonsten, ach, ich weiß nicht. Ja, immer schön. Ach ja, man sagt heute nicht mehr wir, wa? Also ich bin ja da auch im Westen an so einer Schule in Schöneberg. Ach so, gewissermaßen als Arzt. Man ja, nicht nee, mehr, was so, haben wir denn? Physik, wenn du jetzt in der Gruppe sprichst oder so. Ja. Wie zu Ostzeiten, da waren wir das ungewohnt, eigentlich mal so für das Kollektiv zu reden. Oder wir haben, oder wir denken, oder ja. Oder wollen wir nicht und so. Und jetzt heißt es immer so, also ich denke, ich würde sagen, und meiner Meinung nach, und also das fällt mir oft auf, dass das viel, viel, also jetzt so individueller geworden ist. Ja, in bestimmten Situationen ist es ja sicher eher asozial, aber in bestimmten Punkten ist es doch schon ganz okay, wenn die ja, Leute... Ja, klar, logisch. Also man wird doch irgendwie vereinnahmt und so. Das ja. Ist manchmal ganz angenehm. Ja. Mensch, als Sozialpädagogik-Student, wo jobbst du denn da eigentlich, wenn du jobbst? Oh, das ist ganz interessant, ja. Also ich mach nebenbei so, fahr ich bei einem Polsterer, fahr ich so na, alles Mögliche aus. Also irgendwelche Sofas, die er gerade bezogen hat oder irgendwelche Zeug, ja. Also oder ein bisschen so Federn und irgendwelche Schaumstoffmaterialien, womit der andere Polsterer beliefert. Das mache ich einmal die Woche. So Gemütssage aber eher nicht. Nee, soweit nicht. Ja. Nee. Aber es ist manchmal lustig, wenn man irgendwelche Sofas, die frisch bezogen sind, in irgendwelche Nobelwohnungen darin schleppt und so. Und ach, das ist ja auch schön, in meinen fremden Wohnungen rum. Ja, genau. Ach, das ist interessant. Ja. Und wird man denn da... Wo man Schuhe ausziehen muss und wo nicht. Und ach, und wie die dann immer gucken. Oder manche Häuser, weiß ich, irgendwo am Kudamm, haben da eine Portiersfrau und so einen Schnickschnack. Oi, wird man denn dann manchmal noch zum Kaffee eingeladen? Nee, also eigentlich weniger. Nee, nicht so. Also der Millionär sagt nicht, ach junger Mann, setzen Sie sich mal hin und trinken wir mal eine gute Duschobohne. Nee. Ja, das macht er dann eher mit dem Meister noch oder so, wenn er dann noch irgendwelchen Schnickschnack da so verhandelt. Aber ich krieg einen 20er in die Hand gedrückt und darf mich schon runterverpissen in ach, den Lieferwagen. 20er ist aber auch nicht schlecht, wa? Ja, also warte mal, 20er ist aber schon ziemlich gut. Ja. Normal ist vielleicht ein 10er und manche Mojanisch. Ja, das kann ich gut verstehen. Auf die Idee käme ich ja aber jetzt auch nicht. Einen sympathischen ja, Sofa lädt auf der Rand 20 Mark in die Hand. Bei manchen Leuten, da nimmst du einfach nicht an, aber wer sich seine Couch für, sagen wir mal, 8.000 Mark neu beziehen lässt oder so, der kann schon mal ein bisschen neu drüber drücken. Das stimmt, das finde ich allerdings auch. Ja. Wenn jetzt 8.000 Mark Couchbezieher zuhören, dann sollten sie doch den 20-Mark-Schein halbwegs locker haben. Ja. Für junge Sozialpädagogik-Studenten. Ja, und dann mache ich noch Einzelfallhelfer. Da betreue ich so ein behindertes Mädel. Die ist jetzt gerade 7 geworden, die kenne ich aber schon seit 3 Jahren, aus der Zivildienstzeit noch so. Und die hole ich immer von der Schule ab und mit der streune ich dann so durch die Gegend 2-mal die Woche, oder? Ach, das ist jetzt quasi die Zivildienstvariante? Oder ist das Studium? Nee, das ist jetzt, da werde ich bezahlt für. Das ist vom Sozialamt geförderte Babysitten sozusagen. Ah, ja. Richtig so gut bezahlt, ja. Ach, das ist quasi älterer Bruder sein, aber das bezahlt kriegen. Ja, genau. Aber da kann man alles nachholen aus der Spielzeit und so, ey. Ja. Ach, das ist doch nicht schlecht. Die ganzen Janosch-Bücher heutzutage und ach, ja, mir hat, spaßig. Ey, da siehst du mal, wie das ist mit dem Westen. Mir hat das keiner, ich hatte einen kleineren Bruder. Ja. Mir hat das keiner bezahlt. Und was habe ich gelitten und was habe ich für Spaß und Scherze mit dem gemacht? Bitter, bitter. Sag mal, jetzt müssen wir ja schnell nochmal aufs Thema kommen. Das Thema ist ja, Krankheiten. Welche Rolle spielen denn die Krankheiten in deinem Leben? Oh, ja, wollen wir jetzt über Zahnschwitzen reden oder über Brüche oder über Nähte? Was für dich am interessantesten und wichtigsten und identitätsstiftendsten ist? Ich glaube, das waren die ganzen Brüche. Die ganzen Brüche? Ja, ich glaube, ich hatte ungefähr, ich kann mir mal nur kurz durchzählen, ich habe mir 3-mal was gebrochen. Und wann das erste Mal? Das erste Mal, das war vielleicht so vierte oder, nee, fünfte Klasse, glaube ich. Ja, so, nee, beim Sportunterricht, das war es immer beim Sportunterricht passiert. Da bin ich habe mich beim Sportunterricht mal urstdämlich angestellt. Da bin ich beim Doppelbockspringen am Bock hängen geblieben mit dem rechten Bein. Und dadurch hat es mich voll von der Bahn geschmissen und ich bin links neben der Matte aufgekommen und habe mir den Oberarm gebrochen. Ja. Und dann ist ja erstmal schön, man ist ja sofort erstmal Mittelpunkt, oder? Naja, oh, na das sowieso. Und hinterher diesen Verbanddrang. Ich hatte einen riesigen Verband. Und konntest du den Oberkörper, da war der Oberarm rangewickelt. Ja. Hat denn diese, sagen wir mal, der Genuss Mittelpunkt zu sein, konnte der die Schmerzen übertönen? Ach, das war eigentlich, also Schmerzen waren nicht so doll. Das hatte ich da eigentlich nur ein Wochenende mit rumgequält, weil ich zuerst nicht genau wusste, ob es ein Bruch war oder nicht. Und bis ich dann in den blöden, also den nächsten Tag bin ich erst zum Unfalldingsterpunkt. Ah ja. Und, aber das war eigentlich nicht so wild, also das ging. Und dann haben sie dir ja den Arm aber gleich einbetoniert? Ja, ja, klar, so richtig schön an den Körper ran, mit so einem Gips, ziehen kleinen Verband, das war. Ach, mit so auch um die Brust rum? Ja, ja, richtig. Das ist ja, ja toll. Ja, der Arm richtig angewinkelt. Wo man dann den Arm immer so hoch trägt. Nee, nicht so hoch, der war an den Körper rangewickelt. An den Körper rangewickelt? An den Körper rangewickelt, mit einer Schiene noch. Das und der Gips halt aber auch um die Brust rum, dass das Atmen schwerer fiel? Oh ja, so ein bisschen. Und vor allen Dingen war es eklig, weil als er nach 4 Wochen abgenommen wurde, kannst du dir vorstellen, wie es unter der Armachsel aussah. Uah. I, ja, da sieht man dann ganz gruselig, faltig und weiß und käsig aus, ah, wa? Naja. Und ein bisschen wie zu lange in der Badewanne liegen. Wie? Andere Farben waren auch noch vertreten. Ja, na da, die frage ich jetzt nicht im Einzelnen ab, die Farben. Ist ja schwarz-weiß hier, das Radio. Das Lebensverändernde daran, das ist ja, dass mir das dann noch häufiger passiert ist. Und das ist dann, hat dann so ungefähr dazu verführt, mit noch so ein paar anderen Krankheiten, dass ich im Schuljahr ungefähr so bestimmt 8 Wochen teilweise mal sportbefreit war. Und dadurch hatte ich immer Urs die Chance und konnte am Rand rumsitzen und rumfaulenzen und irgendwelchen Scheißdreck anstellen. Ja. Manchmal war es doch ätzend, besonders im Sommer, wenn irgendwas lustig gespielt wurde, aber wenn so eklig Bodenton dran war. Das heißt, zu Brüchen hast du jetzt eher ein entspanntes, fröhliches Spaßverhältnis. Ja, klar, und zu jetzt so ohne Brüche durch. Ja. Hast du denn aber so andere Lieblingskrankheiten, dass du manchmal denkst, ach, jetzt könntest du mal wieder... Nee, ist ruhig. Also früher als Kind, da ging das ja noch so. Aber jetzt, ich bin seit 4 Jahren nicht mehr krank gewesen, ich weiß nicht. Und irgendwie so Zahnschmerzen oder so. Ist das okay? Ja, ist eins okay. Und du hast aber nicht, sagen wir mal, irgendwann eben mal im Jahr so den Anfall, ach Mensch, jetzt könntest du mal aber halbwegs ein bisschen krank werden, so dass man im Bett liegen muss, aber nicht tot ist und nicht leidet und du genießen und sich verwöhnen lassen? Ja, genau beim letzten, da scheitert das, wisst ihr? Wieso? Ach, weil du alleine wohnst. Ja, richtig. Und du müsstest dich dann schon als gebrochener Mann gewissermaßen selber zum Kühlschrank schleppen oder die Tütensuppe selber das Wasser heiß machen, einrühren, darauf achten, dass es nicht länger als 5 Minuten kocht, sonst ist es alles Pampe und so. Ach, du beschreibst es gerade schön, ja. Ach, das ist ja öde. Und jetzt würde ich dann absolut scheiße empfinden. Also. Ach, du hättest dann auch Jakin, der sich um dich kümmern würde. Naja, Jakin nicht. Also da sind schon eine Menge Kumpels oder Freunde, die da noch so vorbeischneiden. Ja, aber an Kumpels denkt man ja dabei nicht, wa? Dann machen alle gleich weiter in die Kneipe ziehen und so. Und ja, ist ja schön, dass du jetzt zu Hause rumliegen musst und so. Aber das war dann. Ah, nein. Ach, das sind eher so Zynikerfreunde, ja? Ja, Zyniker nicht. Die dann dir doch die schönen Seiten des Lebens demonstrieren würden, an denen du nicht teilhaben kannst. Ja, doch, ein bisschen schon. Die können dir wunderbar unter die Nase rein. Das ist ja richtig fies. Aber meistens, also, ich weiß nicht, naja, dann raucht man noch zusammen eine Wasserpfeife und dann ist es doch okay. Als kranker Mensch Wasserpfeife rauchen? Ja, klar. Naja, weil, also, ich meine, ein Joint wäre, glaube ich, zu blöde. Wieso, weil das so asozial ist? Nö. Nee, aber der ist so heiß, der kratzt in der Kehle. Und wenn ich dann irgendwie erkältet bin oder so, dann lieber Wasserpfeife. Ah ja. Ist doch klar. Dann danke ich dir erstmal für deinen aufschlussreichen Anruf. Ja, klar. Okay, ja, klar. Keine Ursache. Ja, aber gern geschehen. Ja, tschüssi. Ciao. Tschüss. Mensch, gut gelaunte junge Menschen gibt's ja. Tag, wer bist denn du da? Ja, hallo, guten Tag, hier ist Carsten. Tag, Carsten. Du bist aber jetzt nicht der Carsten, der nicht kann den... Kann ich mir heute Johnny geben? Ja. Nee, ich bin jetzt nicht mit Andra. Ach so, warte mal, ich muss schnell mal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter vor sich mal durchschlagen. Kannst du auch sagen, sag du die. 0331 für Potsdam, 721 39 32. Richtig, 0331 für Potsdam, 721 39 32. Da kann man sein philosophisch definiertes Verhältnis zu Krankheiten sagen, wird dann auf Band aufgenommen und dann kann man es in der nächsten Woche in der Sendung sich gemeinsam anhören. Bisschen ungeschickt formuliert, aber ich kann ja nicht immer nur geschickt formulieren wollen. So, Carsten. Ein wahres Wort, ja. Hast du denn so ein reflektiertes Verhältnis zu Krankheiten? Ja, und zwar wollte ich dich fragen, ob du die Rache Montezumas kennst. Nee, kenne ich nicht. Das klingt aber wie die Inka-Pest. Tja, vielleicht ist es sogar gleich, ich weiß es nicht. Also ich kenne nur deinen Namen Rache Montezumas. Und jetzt sieht so aus. Es gibt doch immer, warte mal, es gibt doch immer die Rache der Pharaonen. Weil diese ganzen Ausgräber damals, die Anfang des Jahrhunderts, die Pyramiden geöffnet haben, die hat es dann alle ein paar Jahre später an unbekannten Seuchen hingerafft. Mhm. Ja, so schlimm war es nicht. Also. Nee. Bei Montezuma war es nicht so schlimm. Nee, bei Montezuma war es nicht so schlimm, aber ich bin auch durch die Hölle gegangen. Du bist durch die Hölle gegangen? Ja, klar. Weil du der Rache Montezumas anheimgefallen bist? Ja, aber volle Kanne. Wie sieht denn die aus, die Rache Montezumas? Tja, kurz gesagt, unbändiger Durchfall. Also es ist einfach so, wenn man nach Mittelamerika fährt, dann gibt's da irgendwie so Viren, hab ich mir erklären lassen, die trägt man schon im Körper. Die bekommen wir nur zum Ausbruch unter dem Klima dort. Und 90% aller Mittelamerika-Touristen erwischt es beim ersten Mal dort. Ach, das heißt, du hast jetzt als Mitteleuropäer montezumesische Viren in deinem Körper, die dann aber in Lateinamerika ihre triumphierende böse Tätigkeit entfalten. Richtig, richtig. Und zwar wird damit in Verbindung gebracht, dass die Spanier damals also nach Mexiko gekommen sind und da ziemlich böse gewütet haben. Und als Rache haben also die Mayas, deren Führer der Montezuma war, diese Rache eingeführt, dass jeder Spanier, also infolgedessen jeder Europäer, erstmal diese Rache erliegt. Und die war ziemlich übel. Das Problem ist nämlich, dass das keine normale Durchfallerscheinung ist, dass es da nämlich gar kein Mittel dagegen gibt. Außer ein einziges einheimisches Mittel. Also nicht mit Zwiebelkessen und so. Also das ist so eine Art Kolonialherrendünsches, den man dann da kriegt. Ja, so in etwa. Und wie sieht das Mittel aus? Das heißt Pepto-Bismol, das ist wie so ein rosanes Zeug. Aber das, also da sind dann die Einheimischen, da wägen sie ab, schauen sich den erstmal, den weißen Mann erstmal genau an? Ja, ja, klar, so ungefähr. Und in der Apotheke, da gucken sie dann erstmal, wie schlimm es schon ist bei dir, weil so viel haben sie davon ja auch nicht, müssen sie ja mal neu brauen. Ach, wie können die denn einschätzen, wie schlimm das ist bei dir? Na, das sehen sie daran, wie lange du in der Apotheke aushältst. Das heißt, wenn man ganz schnell wieder raus ist, hat man gute Chancen, Mittel zu kriegen. So ungefähr, ja. Wo man ja, eher denken sollte, dass man lange Zeit braucht, die zu überzeugen. Ja, das ist natürlich, wie anstehen muss. Wer sich die Mühe geben kann, ist nicht glaubwürdig. Ja, ja. Der hat kein Recht auf die Gegenmittel. Aber das Problem war auch noch bei mir, dass das zusammenfiel mit einem Höhenkollaps. Das heißt, ich lag also wirklich aus dem Bus gestiegen, hab's noch in unser Zimmer geschafft und bin dann umgefallen, lag 3 Tage mit 40 Grad Fieber und, im Bett und hab also 5 Minuten auf Klo verbracht, 5 Minuten im Bett und das also immer so wechselseitig. Und du bist erst überhaupt gar nicht zur Apotheke gekommen? Nee, ich selber nicht. Nee, ich wurde göttlich verpflegt vom Freund von mir, ja. Ach so. Ja, ich hatte das selber gar nicht gepackt. Seitdem meine Zeitweise hat er gedacht, ich sei abgetreten, weil ich schon fantasiert habe. Und, das ist jetzt quasi so eine Art Krankheit, die sich aber auch gut zum Erzählen eignet dann. Ja, ja. Also ja? Ich für mich selber vielleicht nicht mehr, weil ich dann wirklich auch mal schon abgedreht sein muss. Also so ein bisschen fantasiert. Ja. 40 Grad fängt das irgendwann an. Gibt es denn von dieser Krankheit auch Dias? Dass man im Freundeskreis... Wie willst du auf Dias bannen, sowas? Kann man ja nicht auf Dias bannen. Naja, wenn jemand das Mittel besorgen kann, dann kann der einen vielleicht auch in unglücklichen Situationen fotografieren, sodass ja, so man das dann wirklich... So ein Foto gibt's in der Tat, aber das kommt aber bei weitem nicht so rüber, weil das nass geschwitzte Bett zum Beispiel kommt da nicht rüber. Die mussten dreimal am Tag das Bettzeug mir neu bringen, weil ich das Pitch und nass geschwitzt. Ja, meinst du jetzt richtig nass geschwitzt nur oder meinst du nass geschwitzt bildhaft? Ich meine tatsächlich nass geschwitzt. Nass geschwitzt in der unmittelbaren wörtlichen Bedeutung. In der unmittelbarsten. Ohne eine assoziative andere Bedeutung. Nee. Weil immerhin jetzt am Dünnpfiff. Ja, mag naheliegen. War aber in dem Fall nicht so. Darum habe ich auch nur nachgefragt. Ja, das war halt eher, das war ziemlich schlimm. Also für mich zumindest. Ja. Und noch was anderes darf ich aus einer großen Berliner Tageszeitung was vorlesen zum Gesünder. Nee, wer sündigt, lebt länger, heißt die Überschrift. Ja, ach, das klingt ja interessant. Denkt mit Bild auf. Ja. Ganz kurz ist eigentlich nicht so viel. Also, der Jogger. Morgen steht er grummelnd auf, zieht sich mit verkniffenem Gesicht die Dicksohlenschuhe über, quält sich über seine täglichen 10 Kilometer, geht sauertöpfig unter die Dusche, weil er nur 9 Kilometer geschafft hat, aber er lebt gesund. Lebt er auch länger? Nein, sagt der englische Psychopharmakologe Professor Warburton. Die hübsche junge Aerobikfrau, sie steigt jeden Morgen auf die Waage, mampft Müsli und rohe Äpfel, trinkt nur Kaffee und Süßstoff und verkneift sich vom Fernseher das kleine Stückchen Schokolade. Sie lebt gesünder, aber lebt sie auch länger? Professor Warburton? Nein. Der Forscher erklärt, wer sich stets auf gesundes Leben konzentriert, wird verspannt, entwickelt im Unterbewusstsein Schuldgefühle, das macht ihn depressiv und krank, Infektionen, Herzprobleme bis hin zum Krebs. Gerade das Verbotene ist wichtig. Es schafft uns Glücksmomente, die wir brauchen. Es entspannt Körper und Geist, bringt Wohlbefinden und Hochgenuss. Der Professor, glückliche Menschen leben länger. Sein Rat, ruhig mal über die Stränge schlagen. Na, das ist aber eine schwere Binsenweisheit. Glückliche Menschen leben länger. Ansonsten klingt es ja so ein bisschen, als ob es auf die Zielgruppe der Schmerbäuche hingeschrieben sei. Natürlich. Ja. Ich hab die Zeit nicht direkt genannt. Andererseits habe ich aber auch mal eine schöne Untersuchung gelesen, dass Jogger schon länger leben, aber genau die Zeit, die sie rumgejoggt sind. Und jetzt kann man aber auch überlegen, ob man jetzt die Zeit unbedingt, also ob man jetzt noch zwei Jahre laufend verbringen will oder ob man darauf verzichten kann. Ja, oder die Leute, die jetzt nicht laufen, hängen es am anderen und rennen zum Schluss 2 Jahre. Ja. Ja, ich habe mich dann auch eher für die Variante entschieden, ganz zum Ende das dann im Stück zu machen und 2 Jahre rumzurennen. Aber für den Fall hast du so, denkst du, dass es toll ist, immer nur also richtig volle Pulle gesund zu sein, oder kränkelst du auch gerne mal so dahin und sagen wir mal, simulierst ein Siechen? Nee, so im Simulieren mag ich eigentlich überhaupt nicht. Nee? Weil ich eigentlich, vielleicht habe ich auch keine Zeit dazu, daran kann es auch liegen. Also in der Schule habe ich das schon mal gemacht, dann so gerade so, wenn man selber die Unterschrift schon leisten konnte und so. Ja. Aber ansonsten, nee, halt keine Zeit. Also ich bin ja hin und wieder ganz gerne mal so ein bisschen krank. Aber merke immer, ach, im Moment passt's gerade nicht. Und das wurmt mich sehr. Ja, ja. So, dass ich schon lange Zeit nicht mehr richtig krank war. Manchmal kriege ich echt Horror davor, krank zu werden. Da hast du eine volle Woche, da stell ich mir vor, wenn du jetzt krank wirst, dann bricht du wie die Welt zusammen. Nee, mir ist immer andersrum. Ich denke, ach Mensch, jetzt könntest du aber ein bisschen krank werden. Also schon mit so einer gewissen Sehnsucht. Natürlich auch, weil man eine Menge an Zuwendung, Zärtlichkeit, Aufmerksamkeit damit bekommt. Und ach, dann denkt man aber, ach, jetzt die Woche jetzt aber ja nicht. Das Mittelpunktsyndrom. Das Mittelpunktsyndrom, leidest du darunter nicht? Für dich wäre jetzt Krankheit bloß eine Beeinträchtigung deiner Arbeitsfähigkeit. Eigentlich schon. Das ist vielleicht ein bisschen... nationalökonomisch gedacht. Kann man schon so sagen, ja. Ja. Aber es ist tatsächlich so. Also ich gehe halt, mache natürlich auch Sport, gehe schwimmen und so. Ja. Das ist aber der reine Selbsterhaltungstrieb. Das heißt, du bist aber auch eher so quasi freischaffend tätig? Ja, ne, freischaffend im allerweitesten Sinne. Also ich studiere. Ach, du studierst? Und im Moment bin ich in einer heißen Phase. Übrigens noch ein Wort gegen Jura, ja. Und also ey, kam das Wort gegen Jura von mir? Nee, kam nicht von dir, aber kam nicht von lassen. Also nee, ich hab dem heftig widersprochen. Wie lange machst du denn schon Jura? Na, nächstes Jahr will ich das Examen machen. Ach, prima. Jetzt und hattet dir denn selber schon in deinem unmittelbaren alltäglichen Leben genützt, dein Jurastudium? Na, ganz unmittelbar. Ja, wobei denn? Ich musste die Bundesrepublik Deutschland nämlich schon verklagen. Ach, hast du so volle Pulle verklagt? Ja. Oder hat sie sich geärgert, oder? Hat sie zurückgeschrieben, fand sie ja nicht gut. Ja? Was hat sie denn geschrieben, die Bundesrepublik? Eine Frechheit wäre und unglaubwürdig. Aber ich hab gewonnen. Das ist ganz witzig, weil die Klage... Ach, du hast richtig schön geklagt, ja, und dann schreibt dann die Bundesrepublik zurück, dass es eine Frechheit ist und du... Ja, steht dann Carsten gegen die Bundesrepublik Deutschland. Natürlich vertreten durch und so, aber Carsten gegen Bundesrepublik Deutschland. Ach, warum hast du dich denn gezankt mit der Bundesrepublik Deutschland? Ach nein, die wollten nicht, dass ich Zivildienst machen. Das heißt, ja, kann ich jetzt nicht so, oder vielleicht doch. Also ich hab das ein bisschen provoziert eigentlich, weil sie mich sonst nicht zurückgestellt hätten, weißt du? Und da musste ich also klagen, ich habe meine Begründung nicht geschickt. Und die haben mich dann gemahnt, dass ich die Begründung bitte schicken sollte. Das haben sie aber nur einen normalen Postweg gemacht. Und diese Briefe sind bei mir natürlich nie angekommen. Und daraufhin haben sie mir dann irgendwann abgesprochen, Zivildienst zu machen. Und ich habe gesagt, nö, ich habe ja keine Mahnung gekriegt. Und das war dann okay, konnten sie ja nicht nachweisen. Ach, dann konnte die Bundesrepublik Deutschland nicht beweisen, dass sie dir die Post geschickt hat. Tja, so war das. Mein Lieber, du bist aber auch ein Fuchs auf dem Zivildienst, auf der Zivildienstklaviatur. Ja. Aber mit dem Freischaffen, das stimmt schon, weil ich dann nicht nur Jura mache. Sondern? Russisch mache ich noch. Jura und Russisch? Ja, nicht studieren, also nebenbei halt verschiedene Kurse noch. Also du lernst so die Sprache? Mhm. Ja. Und, naja, ist einfach durch die heiße Phase vor dem Examen, ist einfach die Zeit so beschnitten, dass 24 Stunden überhaupt nicht ausreichen. Wenn ich jetzt krank werden würde, dann würde das mich wirklich zurückwerfen. Insofern, und weil ich möchte diese Phase nur einmal durchmachen. Das ist nicht irgendwie, dass ich jetzt so der Strebertyp bin. Ich möchte diese ziemlich harte Phase nur einmal machen. Ja, ist doch aber immer eine Situation, wo man sich auch gerne wünscht, irgendwie eine schöne, feste Anstellung zu haben, wo einem, sagen wir mal, 6 Wochen krank im Jahr zustehen. Ja. Oder plagen sich so eine Träume nicht? Das mag schon sein, insofern ist das Freischaffen ja schon eine traumhafte. Ja, und dann mit der Fernbedienung im Bett liegen? Und die Freundin muss Kamillentee kochen. Das wäre nicht schlecht. Oder eben Kohletabletten ranschaffen. Oder Müsli vorbereiten und so. Ja. Naja, gut. Wäre recht traumhaft. Sind wir beide alleine mit den Träumen, die für uns nie Wirklichkeit werden. Ich danke dir für den Anruf. Alles klar. Okay, tschüss. So, dann spielen wir jetzt mal wieder eine Musik. Wird ja auch höchste Zeit. Handelt sich jetzt wieder mal um FSK. Und das ist mein definitiver Lieblingssong auf dieser 44 Songreichen Doppel-CD FSK bei Alfred, erschienen bei Zickzack natürlich, vertrieben von Indigo. FSK bei Alfred mit dem Blue-Jodel für Herbert Wehner. Kinder, da hört genau hin, da kann man doch eine Menge lernen bei diesem Lied von FSK. Blue-Jodel für Herbert Wehner. Junge, wir mit 20, kein Anarchist gewesen. Bei SFK, wer bist du? Hallo? Ich habe auch überall Freunde, da bin ich ganz glücklich drüber. Ich war kürzlich in Wien bei einem Freund. Wir wollten am Abend in die Oper gehen, am Nachmittag sagt die junge Frau, geh Schani, gibst mir 500 Schilling, ich möchte mich herrichten lassen. Sagt er, doch aus 1000, lass die hinrichten. Udo, kannst du auch reden? Ha, dann blenden wir jetzt langsam. So. Oh, das war eine astreine, saubere Blende. Tag, wer bist denn du? Hallo? Ja, Tag. Hallo, ist das der Henry? Grüß dich. Tag, Sir Henry. Ja, also irgendwie ist der Radioempfang bei uns heute eine Krankheit. So, bist du denn jetzt wieder zu Hause? Ja, jetzt bin ich wieder zu Hause, endlich nach. Aber habt ihr da nicht Fritz im Kabel, denke ich? Ja, aber irgendwie ist es trotzdem total mies. Ich verstehe das nicht. Vielleicht liegt es an dem Wind oder was weiß ich, keine Ahnung, ist egal. Ist egal. Auf jeden Fall wollte ich endlich mal aufs Thema kommen. Also ja, wir müssen jetzt endlich mal zum Thema kommen. Mein philosophisches Verhältnis zur Krankheit. Also nicht meins, sondern das des jeweiligen Anrufers. Also ich habe ein ziemlich, krasses Verhältnis zu einer Krankheit, die ich in jungen Jahren hatte, also da war ich vielleicht 3 oder irgend sowas, da hatte ich eine Hirnhautentzündung. Und eher mehr so die herbere Variante, also sozusagen die schlimmere Variante. Und ja, da war bei mir wahrscheinlich gerade so die Schwelle erreicht zwischen Leben und Nichtleben. Und ich habe es wohl doch irgendwie überstanden. Sieht ganz so aus? Ja, eben, sonst würde ich jetzt wahrscheinlich kaum sprechen können. Mhm. Ja, und da bin ich relativ froh, da habe ich im Prinzip einem bekannten Arzt das zu verdanken, dass der quasi mein Leben gerettet hat mit einer Spritze und so. Und ja. Relativ spontaner Behandlung. Nur hat ja Krankheit auch eine durchaus alltägliche Gesicht? Also heißt ja nicht immer Tod und Sichtum? Ja. Sondern gibt ja auch so nette... So, Schnupfen? Sympathische Infektionen? Ja, ich habe gerade Schnupfen, ich weiß nicht woher. Wahrscheinlich, weil ich gestern in der Zivildienststelle zu dünn bekleidet war. Kinder, sag mal, ist das offensichtlich eine Zivildienstsendung hier? Ja, ne, und? Muss ja wohl irgendwann jeder mal Zivildienst machen, oder halt... Ich frage ja nur vorsichtig nach. Ja, nee, ist schon okay. Ja, aber Sir Henry, du bist ja jemand, der viel Sport macht. Ja. Auch so verrückten Sport. Ja. Ja? Hat man nicht von daher ein besonderes Verhalten, also auch ein Herausforderungsverhältnis zu Krankheiten? Ja. Gerade, sagen wir mal, zu schönen Brüchen? Ich will es mal nicht... eben mehr oder weniger Verletzungen. Und Verletzungen... Krankheit würde ich mal differenzieren, das ist jetzt zweierlei. Ja. Aber mit sowas kann ich eigentlich auch schön handeln. Also meine ganzen Gelenke, ob nur Knie oder Ellbogengelenke, sind alle blau und grün und geprellt, also da möchte ich eigentlich kaum rankommen. Und so ein instrumentelles Verhältnis zu Krankheiten, dass man, sagen wir mal, Krankheiten einsetzt, um einen bestimmten Zweck zu erreichen? Ja, zum Beispiel Krankheiten, um Urlaub rauszukriegen oder irgend sowas. Ja. Also als Mittel zum Zweck wäre schon recht praktisch oder halt früher, weiß ich, zu Schulzeiten noch, um Sportbefreiungen halt irgendwie zu kriegen. Aber sagen wir mal, professionelle Simulationserfahrungen hast du da auch nicht? Doch, ja? Zum Beispiel Finger verstaucht und dann, ich meine jetzt meinen letzten Finger verstaucht, falls jetzt hier jemand zuhört von meiner Zivildienststelle, das war also wirklich keine Finte, aber... Früher habe ich das. Ach, liebe junge Zivildienstler, ihr müsstet wahrscheinlich alle nochmal den braven Soldaten Schweg lesen. Da stehen, glaube ich, großartige Simulationen, wie man Leberschäden simuliert und alles sowas. Der hat heute aber keiner mehr Erfahrung. Mensch, vielleicht sollte ich mal dazu fordern, dass möglicherweise Simulanten anrufen, weil Simulanten haben, glaube ich, auch ein ganz hochspezifisches Verhältnis zu Krankheiten. Ich danke dir erstmal, Sir. Was hältst du eigentlich von Gelbsucht? Das müsstet ihr doch was sagen. Wieso? Ja, aber hattest du doch auch. Stimmt doch, oder? Sag mal, du hast aber extrem gute Beziehung zu Ärzten offensichtlich. Nee. Da hat doch jemand seine Schweigepflicht verletzt. Ich verfolge und höre deine Sendungen. Ja, das sieht man mir ja teilweise heute noch an. Das geht ja bis in die Haarspitzen manchmal, wenn man es richtig herb hat. Ja, inzwischen bin ich aber drüber hinweg. Ja, also du hast ja nur noch Haarspitzen auf deinem Kopf. Ja, vielen Dank. Okay, ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Ich will bloß noch der Ute danken für die Kuttner-Kassette. Also für die vielen Dank, Ute. Okay, tschüss. Ja. So, jetzt sage ich nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter durch, weil die Leitungen hier voll sind. 721 39 32 in Potsdam. Das hat die Vorwahl 0331. Da kann man den halbautomatischen Anrufbeantworter belästigen und ihm sein Verhältnis zu Krankheiten, das ja sehr vielgestaltig aussehen kann, auf Band sprechen. Der Schall schneidet es dann in bewährter, wunderbarer Art und Weise zusammen und wir werden es dann am Anfang der nächsten Wochensendung hören. Ansonsten, wer sich hier an der Diskussion beteiligen will und sagen wir mal zum Beispiel ein Simulant ist, das wäre hochinteressant, der könnte dann hier anrufen, 0331 für Potsdam, 74 81 110. Tag, wer bist denn du? Ja, hallochen. Nur Simulanten, dann müsste ich gleich wieder auflegen. Nee, nicht nur Simulanten. Na denn jetzt, ja. Ja, sag mal deinen Namen nochmal. Tobi. Ja, T-O-B-I. T-O-B-I. Tag, Tobi. Ja, grüß dich. Ja. Bist du nicht gerade krank? Nee, jetzt eigentlich. Und bist du manchmal krank und genießt es? Ja, eigentlich schon. Und bist du manchmal auch krank, um bestimmte Zwecke zu erreichen? Das tut eigentlich weniger, aber das ergibt sich ja eigentlich daraus, weil die Leute doch ein bisschen sympathischer oder ein bisschen anders auf dich reagieren. Nur. Wenn du krank bist, wie Frauen? Nee, Frau. Frau ist ein bisschen lieber. Wie bitte? Die Frau ist ein bisschen lieber. Na klar. Ja. Und wenn du jetzt mal deine Krankheiten im Kopf durchgehst, welche Krankheit hat denn deine Frau bisher, so sagen wir mal, zu den größten Liebesbeweisen veranlasst? Ich glaube, wenn du Zahnschmerzen hast, durch die Gegend rennt, dann leidest du mit. Ach, bei Zahnschmerzen? Ich glaub, ja. Das kommt bei Frauen gut an, meinst du? Ich. Auf jeden Fall keine Masche, glaube ich. Also kommt bei deiner Frau gut an? Ja, vielleicht. Ja, und bei anderen hast du es aber noch nicht ausprobieren können. Nee. Vielleicht also, vor der Ehe? Bist du verheiratet? Nee, bin ich. Bist nicht verheiratet? Ja, wir sind ja auch noch zusammen, also sagt man schon. Ach so, dass du dich jetzt kaum noch erinnern kannst, wie das früher war, wenn du Zahnschmerzen hattest. War genauso schlecht. Ja, aber den Zahn betrifft schon. Ich meine, was jetzt die Frauen betrifft. Hm. Gab's pauschal generell keine großen Unterschiede? Nee, eigentlich nicht. Ja. Eigentlich nicht. Und wenn du selber, hast du selber eine Lieblingskrankheit? Also diese, sagen wir mal, noch so für erträglich, also die gewissermaßen die Genussfähigkeit nicht einschränkt? Nee, eigentlich nicht. Vielleicht doch Grippe oder so. Und sagst du, okay, hast eine Grippe. Ja, aber Grippe ist ja schwierig. Ich meine, wenn sie zu leicht ist, dann muss man weiter arbeiten gehen und muss auch immer noch Mülleimer runterbringen und Einkäufe machen. Das muss man ja sowieso irgendwie noch ein bisschen selber entscheiden, ob man noch ein bisschen arbeiten gehen tut. Das ist schwierig. Jetzt mit den Krankheiten, früher war das einfacher, ja. Da hast du gesagt, gut, bist du krank, bist du im Arzt, hast dich krank schreiben lassen, dann hast du gesagt, war das Thema erledigt, aber heutzutage musst du dir überlegen, ob es so richtig gut ist, dich krank schreiben zu lassen. Gerade mal so eine kleine Grippe ist oder so. Und wenn du nicht nur gerade so eine Arbeit machst, wo die Grippe so dolle hindert. Du preist jetzt gewissermaßen die Vorzüge des Krankheitssystems des Ostens. Nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Was für eine Arbeit hast du, dass du dir nicht mehr leisten kannst, krank zu sein? Oder nicht traust, krank zu sein, richtig? Ja, Betrauen hat nichts zu tun. Das muss man sich so selber sagen, ob man nur geht oder nicht geht. Ich sitze im Büro, mehr oder weniger. Und da kann man sich eine kleine Grippe schon mal leisten. Ich sitze alleine im Büro, stecke dein Kind an, dann geht das auch. Ja? Ach, du hättest dann schlechtes Gewissen, dass du möglicherweise jemanden ansteckst? Ja, na klar. Und warum? Ja, wegen dessen Gesundheit jetzt? Oder auch eher aus dem Bruttosozialprodukt-Denken her? Ja, ja, eben. Meine armen Kollegen, die sind krank werden, dann muss ich die Arbeit mitmachen, das ist dann noch negativer. Ach so, na, wenn du aber selber krank bist? Weil dann hab ich Glück gehabt und die anderen Pech. Ja, aber wenn du selber krank bist und die anderen ansteckst und ihr schön kollektiv krank seid? Das wäre nicht schlecht, dann machen wir den Laden zu und dann machen wir alle mal krank. Ja. Die Idee. Würde das auffallen, wenn der Laden zu wäre, in dem du da arbeitest? Weil du hast ja gesagt, das ist eher Schreibtischbehörde. Da hat man ja oft die Vermutung, dass das nicht weiter auf... Nix Behörde. Da hat man ja leicht die Vermutung, dass das vielleicht gar nicht so sehr auffallen würde. Ja, doch, würde es wahrscheinlich. Würde schon? Würde schon. Wem? Das würde wahrscheinlich dem Chef ein bisschen den krank machen, weil irgendwie sein Geld nicht mehr rankommt. Dem Chef fällt's immer auf. Das ist schon klar. Würde noch außer dem Chef jemand anders auffallen? Wenn ich krank bin? Ja, zum Beispiel? Ja, doch. Ja, den Kollegen. Logisch, weil... Ja, ihr scheint ein ganz enges Verhältnis und aber wenig Außenbeziehungen zu haben, ja? So untereinander kriegt's jeder mit, aber draußen, das Leben geht weiter. Nö, naja, ich mach so Angebote oder so, das ist den Kunden egal, ob das nur der Mr. X oder Mr. Y macht. Ah, ja. Das macht die Firma. Dem ist das im Prinzip egal. Gut, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf, jo, ja? Tschüss. Vielleicht finden wir jetzt einen Simulantentag, wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Schönen guten Abend, noch kein Simulant. Kein Simulant? Nee. Oh, jetzt habe ich mich immer ganz schön. Das klingt, wie wenn ich dich kenne. Ja. Ich kenne dich. Ah, Heinz. Namens. Ey, Heinz, dann bleib mal einen Moment in der Leitung. Ich muss jetzt nämlich, also, grüßen ist ja im Grunde verboten, aber ich muss ja auch jemanden grüßen. Ich muss die Idee, der immer diese, den kennst du ja auch, die wunderbaren Zusammenschnitte am Anfang der Sendung macht, grüßen. Der hat nämlich heute jetzt Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. War? Dachte ich mir auch und dachte mir, werde ich ihm mal meinen allerliebsten Jimi Hendrix Song schenken. Castles Made of Sand. Und ich soll jetzt hier dranbleiben? Du bleibst dran, ich zieh bloß deinen Regler runter und danach reden wir weiter. Einverstanden? Ja. Okay. Hendrix für DD. Down the street you can hear her scream, you're a disgrace. And she slams the door in his drunken face. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. Cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn a garden green. And so castles made of sand fall in the sea eventually. A little Indian brave who before he was 10 played war games in the woods with his Indian friends. And he built a dream that when he grew up he would be a fearless warrior Indian chief. Many moons passed, and more the dream grew stronger. Till tomorrow he would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong, surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts into the sea eventually. A young girl whose heart was a frown, cause she was crippled for life and she couldn't speak a sound. And she wished and prayed she could stop living, so she decided to die. She drew a wheelchair to the edge of the shore, and to her legs she smiled, "You won't hurt me no more." But then a sight she never seen made her jump and say, "Look, a golden winged ship is passing my way." And it really didn't have to stop, it just kept on going. And so castles made of sand slips into the sea eventually. That is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Thema nochmal, beziehungsweise Frage an euch. Habt ihr ein eher philosophisch geprägtes Verhältnis zu Krankheiten? Nee, will ich gar nicht wissen, ob ihr das habt. Wenn ihr eins habt, dann könnt ihr hier anrufen, 74 81 110 in Potsdam. Und wer hier nicht durchkommt, der hat die Möglichkeit, sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter zu wenden. 721 39 32 ebenfalls in Potsdam. 0331 721 39 32 auch in Potsdam. Und hier ist immer noch Heinz. Tag Heinz. Ja, am Apparat. Ja, Mensch, deine Stimme klingt aber schon leid erfahren. Ja, dann steht man einmal in der Zelle und dann wird man gar nicht so lange hingehalten. Ach, in der Zelle? Ja. Warum denn das? Na, ich habe noch kein Telefon. Ach, hast du immer aus der Zelle angerufen? Nee. Ach nee, seitdem Nein, du jetzt... Ja, eine ja, richtig, seitdem du... Ach jetzt Gott. Jetzt hier im tiefsten Charlottenburg und nachts in der Zelle. Mensch, gerade im Westen sollte man ja denken, da haben sie mal überall Telefone schon. Denke denk ich auch, aber die Telekom denkt anders, glaube ich. Ja, ja, da ist der Osten doch höher aufgeschwungen schon, wa? Der Anschluss ist ja auch schon da irgendwie, ich weiß gar nicht, warum die so lange brauchen. Irgendwie, das zieht sich jetzt schon seit einem Monat hin. Ja, siehst du, die Telefone schwierigen, die schwärmen ja immer von Amerika, dass man da immer überall sofort gleich ein Telefon hat. Ja, naja, das Problem liegt eben darin, dass in Amerika die ganzen Leitungen über der Erde sind. Und die sind alle unter der Erde. Ach, in Amerika sind die alle über der Erde, das ist mir ja nicht aufgefallen. Das hätte man doch sehen müssen. Mir wurde das jedenfalls so berichtet. Ich selbst war ja auch noch nicht da. Ach so, dann werde ich das jetzt vielleicht auch kolportieren. Also als jemand, der in Amerika war, ja, habe ich jetzt auch schöne Erklärung dafür parat. Ja. Und deswegen sagt man ja auch, dass wenn man in Deutschland ein Telefon hat, dann funktioniert es auch erstmal eine ganze Weile. Es ist selten, dass so ein Telefon kaputt ist. Ja, wir haben in den Staaten, das ist bei jedem kleinen Wirbelsturm. Ach so, wenn da jemand über das Kabel stolpert, zack. Ja, klar. Ja. Und so, gerade Wirbelstürme treten ja da sehr häufig auf. Mhm. Gleich hin. So, Heinz, jetzt müssen wir halt zu den Krankheiten kommen. Ja, erzählen noch Unfälle. Unfälle erzählen auch, wenn sie, sagen wir mal, dein Weltverhältnis verändert haben. Ja, mein Weltverhältnis haben sie verändert, und zwar haben sie vor allem verändert, ab dem Zeitpunkt habe ich meine Mutter mit anderen Augen ein bisschen betrachtet. Und zwar war das Folgendes, ich bin als Kind, haben wir so ein bisschen gespielt, wie man das als Kind gerne tut, und wir sind da auf solchen eckigen Backsteinen rumgehüpft. Hm? Ja, die standen da so in einem gewissen Abstand und wir sind immer so von einem auf dem anderen und so. Welchen Sinn das Spiel hatte, weiß ich jetzt nicht mehr, kann ich nicht mehr ergründen. Jedenfalls sind wir da so rumgehüpft und ich bin irgendwie abgerutscht und bin voll auf so eine Ecke drauf mit der Stirn. Ja. Und ich muss dazu sagen, meine Mutter hatte da noch eine Drogerie mit angrenzendem Kosmetiksalon. Ja. Und dann war unklar, welche Abteilung für dich zuständig ist in dem Fall. Besser. Naja, jedenfalls saß sie da gerade und sie sagt dann immer, dass wenn man reinkommt, hat man so ihren Rücken gesehen und sich dann über das Gesicht des jungen Mannes gebeugt, den sie da auf Akne hin behandelt hat. Und ich kam also rein mit ein paar Spielkameraden und ich war, wie gesagt, war ich da 7 oder so. Ja. Und mir wurde auch später berichtet, dass das war so knapp über dem rechten Auge, ja, dass das Blut immer so in Pulsschlägen ausgespritzt kam. Ah. Ja, und ich meinte dann so, Mama, ich habe ein Loch im Kopf. Worauf ich sie dann sagte, ja, geh erstmal hoch und holen lassen Lappen. Ach. Und sie hat das gar nicht weiter sich angeguckt, weil sie dachte, naja, so ein Kind übertreibt recht gerne. Und der junge Mann, der dann aber sich so irgendwie umdrehte und nach hinten guckte, der ist dann, wurde mir jedenfalls so berichtet, in Ohnmacht gefallen auf der Liege. Und meine Mutter kam das dann wieder etwas komisch vor, sodass sie sich dann nach hinten umgedreht hat und dann sah, was sie da wirklich, also was sie da auftat. Und dann aber in dem klassischen Zwiespalt war, für welchen Patienten soll sie sich jetzt entscheiden? Ja, sie hat sich dann für mich entschieden. Das hätte ich auch nicht verziehen, wenn sie sich dann eher für den aknekranken jungen Menschen da entscheidet. Ja, andererseits Sohn ist Sohn und Dienst ist Dienst. Ah, ich weiß nicht. Also ich glaube, das hätte ich ihr dann noch übler genommen, als ich sie ja eh schon übel nehme. Jedenfalls wurden dann in einer völlig beknackten Aktion erst meine Oma angerufen, die dann kam und mich ins Krankenhaus gefahren ist, anstatt dass man irgendwie, was weiß ich, am Krankenhaus angerufen hätte oder einen Notarzt oder sowas. Ja. Also das war alles ziemlich beknackt, also ziemlich, hat sich auch ziemlich lange hingezogen alles. Deine Mutter hört ja jetzt wahrscheinlich nicht zu. Inwiefern hat dein Verhältnis zu deiner Mutter verändert? Ich weiß nicht, ob sie jetzt zuhört. Sie meinte irgendwie, sie will nochmal reinhören. Ach so, ja, du bist schon 10 oder 12, jetzt ist er ja vielleicht schon eingenickt. Meinst du? Ja, ja. Hm. Naja, ich weiß nicht. Irgendwie bei Krankheiten war sie nicht mehr so die Ansprechperson. Ah ja. Also nicht mehr so die Vertrauensperson für dahin und dann habe ich mich immer lieber an andere Leute gewandt, meinen kleinen Wehchen. Aber da hat man ja dann nicht so die Auswahl. Also wenn man jetzt zum Beispiel ans Bett gefesselt ist und krank ist, dann ist man ja doch eher auf die Mutter angewiesen, ja, aber oder? Sie war da immer sehr rigide eigentlich. Sie hat das eigentlich nie so durchgehen lassen, so als Krankheit. Auch ja. So, wenn andere immer so schön wochenlang krank waren in der Schule, also ich war eigentlich immer präsent. So, dass du jetzt eigentlich immer noch, für dich das immer noch so eine utopische Situation ist, krank zu sein und richtig warmherzig, zärtlich versorgt zu werden. Nee, das habe ich ja erst dann nachgeholt nach der Schule irgendwie. Also was hast du ja eben schon gesagt. Ach, mit wem hast du das dann nachgeholt? Mit wem? Ja. Na, hauptsächlich mit mir selbst. Mit dir selbst? Ja, ja. Da ich mich dann. Ach, du dachtest, im Grunde ist auf andere Menschen es nicht Verlass. Wenn ich krank werde, muss ich mich auch selber gleich verwöhnen. Richtig. Und dann gleich so ins Bett gelegt und mit heißem Tee und sowas alles. Ja. Das ist so klasse. Auch jetzt die Jahreszeit, ganz super dafür. Also wenn man so, gerade jetzt sollte man also so längere Abendspaziergänge machen, leicht bekleidet. Und dann hat man eine garantierte Chance, dass man dann wochenlang ein schönes, warmes Zimmer um sich hat. Ah. Und das ist ziemlich klasse, wenn man jetzt eine Erkältung hat, die sich gerade... Da bist du dann aber mit dir als Sanitäter und so bist du da auch zufrieden? Ja. Ich mache da auch keine Fehler, muss ich sagen, mit mir selbst. Ja. Ich kenne mich ziemlich gut und insofern kann ich da auch auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückblicken, was ich ganz gern habe und was nicht. Und eine Freundin hat mir immer mal geraten, dass ich bei einer Erkältung mir irgendwie heiße Butter auf die Brust schmieren soll. Das hasse ich, also das habe ich auch nicht ausprobiert, muss ich sagen. Aber ich vertraue dann lieber auf mir selbst. Und heiße Milch ist mir auch ein Gräuel. Ja, Anna, ich bin ja andererseits eher ein Typ, der wäre ganz unglücklich, wenn er sich alleine, wenn er krank ist, selbst versorgen muss. Ja, ehrlich. Ja, also wenn man sein Leid nicht hinausschreien kann und gewissermaßen anklagend vor sich hertragen. Oh Gott, was sind denn da wehleidig? Und das demonstriert, nicht wehleidig, doch, das ist, glaube ich, nee, ich bin da eher, sagen wir mal, wenn dann ein expressiver Kranker, der das also versteht, mit Werbe vorzutragen und rüberzubringen und, sagen wir mal, auch vielleicht eine größere Menschenmenge so ja für so eine Krankheit zu begeistern und von meinem Leid zu überzeugen. Aber da bist du eher so introvertiert auf dich selbst gestellt. Na, ich hatte auch noch nie so exotische Krankheiten, muss ich sagen. Also, dass ich da jetzt die das schafft man mit ganz unexotischen Krankheiten. Ja, ich hatte mal Wasser im Knie. Wasser im Knie? Ja. Wie ist denn Wasser im Knie? Das wusste ich auch nicht. Das wurde mir hier so von meinem Arzt gesagt. Das hatte aber dann eine Sportbefreiung. Ich habe auch nie gern Sport in der Schule gemacht. Ja. Dann gab es immer am Ende, das war grausam, da gab es am Ende des Schuljahres immer so ein Sportfest. Ach. Und dann ist man immer über den dorfeigenen Sportplatz da gehüpft und hat allerlei dumme Spiele veranstaltet mit gegnerischen Schulen, die alle ziemlich dümmlich waren. Und ich mochte das nicht und irgendwie hatte ich da das Glück, dass ich dann hatte irgendwie Probleme beim Gehen, irgendwie hat das wehgetan und bin ich dann zum Arzt und der meinte, ja, du hast Wasser im Knie. Ja. Und das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Ja, finde ich ja auch sehr interessant. Hier hören ja auch immer viele Schüler zu und ich nehme an, auch viele Sportflüchter. Könntest du denn vielleicht als Letztes noch verraten, wie man Wasser im Knie kriegt? Ich habe keine Ahnung. Ach, ist dir gewissermaßen, weil für dich war das so eine Art Geschenk des Himmels. Ja, wurde mir auch nicht gesagt, wie das da reingekommen ist. Es kam auch irgendwie wieder raus, hoffe ich jedenfalls. Also ich weiß bis heute nicht, ob es draußen ist, aber irgendwie habe ich jetzt kein Problem mehr. Ach so, du bist zum Arzt gegangen, hat gesagt, ah, junger Mann, da ist Wasser im Knie. Ja, genau. Jetzt machen Sie mal keinen Sport mehr. Und dann bist du wieder zum Arzt gegangen, hat gesagt, ah, junger Mann, jetzt haben Sie aber kein Wasser mehr im Knie. Irgendwie war das doch noch eine Weile weg. Ah ja. und so eine Sportbefreiung ist ja doch immer nur befristet, sodass es dann nach einer Weile sowieso von selbst erledigt. Ja, sag mal, Heinz, als jemand, der so schmählich von seiner Mutter verraten wurde, hast du dann wahrscheinlich auch kaum Simulationserfahrung, wa? Weil dir selber musste er irgendwie nichts vormachen. Ja, ja, aber sag ich mal, der Schule schon. Der Baby? Dem Arzt schon. Dem Arzt schon? Ja. Und das hast du, hast du da so bist du, sagen wir mal, in Bezug auf eine Krankheit besonders stilsicher, sagen wir mal? Ja, Heuschnupfen. Heuschnupfen kannst du gut simulieren. Also ich meine, das habe ich wirklich, aber eben eigentlich nur so ein bisschen so im Frühjahr. Und ich ziehe das dann raus bis Ende August. Aber um jetzt in der Schule immer so gemacht und dann durfte ich auch nie irgendwie bei Wandertagen mitmachen, wurde ich immer von befreit, wegen der vielen Pollen. Und aber sag mal, um jetzt Heuschnupfen überzeugend simulieren zu können, dann braucht man doch schon so richtig dicke, klüsige Augen. Nee, man braucht vor allem dunkle Sonnenbrille. Ach, damit kann man Ärzte überzeugen mit der dunklen Sonnenbrille? Ja, ja. Bei mir hat das jedenfalls, vielleicht hatte ich auch einen sehr schlechten Arzt. Oder das reicht, dass man Sonnenbrille aufhängt und sagt, Herr Doktor, Sie wissen doch, ich habe Heuschnupfen. Ja, immer so ein bisschen, so Stiefel, ein bisschen. Und jetzt ist... dann glaubt ihr, es wird in der Regel schon. Ja, und man muss natürlich aber auf die Jahreszeiten achten und nicht ein bisschen... Ja, jetzt funktioniert es nicht. Also ich glaube, dass ich jetzt damit nicht durchkommen würde. Ja, den Pollenflugbericht wahrscheinlich immer schön mitschreiben. Ja, genau. Vor allem Gräser und Roggen. Weil wenn man sagt, man ist auf Gräser allergisch, dann darf man ja das ganze Jahr über was zu tun, weil die Bienen ja andauernd, gibt ja so viele Gräsersorten. Und wenn man gegen Gräser allergisch ist, das macht dich ziemlich gut. Praktisch ist ja auch, sagen wir mal, für die blütenlose, ungrüne, weiße Jahreszeit Hausstaub. Hausstauballergie. Ja, oder Katzenhaar. Mhm. Wobei da ist ja, fällt ja dann nicht, ist ja nicht sehr überzeugend, dass man da eine Katze hat, wenn man eine Katzenhaarallergie hat, oder? Na, für das weiß ich, vielleicht haben wir irgendwelche Renten. Aber man kann ja sagen, WG. Ja, als Schüler, ich weiß nicht, ob man das damit dann... Ach so, ja. Könnte man doch auf Widerspruch. Aber Hausstaub, den das nimmt einem ja jeder ab. Ja, in der Regel schon. Gut, ich habe noch nicht probiert bis jetzt, aber wie gesagt, im Sommer ganz heißer Tipp. Also würdest du eine Heuschnupfenallergie auch mit Sonnenbrille vorbringen? Ich habe doch gerade eben gesagt, dass ich eine Heuschnupfenallergie mit Sonnenbrille... Ja, nee, also jetzt bei Hausstauballergie, würdest du die auch mit Sonnenbrille vorbringen, oder? Ich erstmal in die einschlägige Literatur ein bisschen einlesen, was da so die Symptome sind. Ja, ja. So, und irgendwie dann, richtig, dann sagt... Gerade wenn ich ins Wohnzimmer komme, wo die drei Teppiche übereinander liegen, dass ich dann, weiß ich nicht, oder gerade im Keller, wo sich viel Staub ansammelt. Zählt Keller als Hausstaub relevant? Naja, ich weiß nicht, gibt es eine Kellerstauballergie? Warum nicht? Naja, siehst du, dann gehört man doch zum Haus, im weitesten Sinne. Stimmt. Gerade wenn man Sohn reicher Eltern ist und ein Haus sein eigen nennen kann, dann macht es ja besonders gut. Ja. Dann hat man ja viele Winkel... Ja. Und großflächige Flächen, in denen sich der Staub... Dann kann man jetzt ja irgendwie spezifizieren, seine Krankheit, und sagen, ich habe eine Einfamilienhaus-Stauballergie. Also je nachdem. Oder eben Mietshaus-Stauballergie. Ja, genau. Ja. Und damit beeindruckt man dann schon Ärzte, wenn man über ein gewisses Fachwissen verfügt. Ja, wollte ich gerade sagen, mit so ein Fachwissen Eindruck schinden. Nicht schlecht. Heinz, du bist echt das, was man Ass auf der Bassgeige nennt. Was? Hut ab. Ich danke. Wie nennt man das? Ein Ass auf der Bassgeige. Ja, nie gehört. Jemand, der total ausgefuchst ist und sich wirklich ein Auskenner ist. Und zwischen Mietshaus und Einfamilienhaus-Stauballergien unterscheiden versteht. Naja. Heinz, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Gut. Ich denke, die 5 Minuten leicht bekleidet in der Telefonzelle haben das Iri dazu getan, dass du morgen beruhigt erkältet sein kannst. Ja, ich hoffe nicht. Also morgen habe ich wirklich was zu tun. Also, naja, vielleicht zieht sich das auch noch hin bis übermorgen. Ja, dann sieh mal zu, dass Kamillentee da ist. Ist im Haus, also hier habe ich schon gekocht. Und dann ein bisschen Akazienhonig reinträufeln. Ja, Kerze an. Ach, da ist es doch die reine, Kerze an, die reine Freude, krank zu sein. Seine schöne Musik. Ja, einzig Dank dir. Okay, schönen Abend noch. Tschüss, dir auch. So, Kinder, dann müssen wir jetzt erstmal, nämlich aus technischen Gründen kann ich jetzt nicht erklärende Musik spielen, ist jetzt wieder nochmal El Malo, von denen ich vorhin schon so viel erzählt habe, diese wirrumsampelnden, durch alle Musikstile reitenden, wunderbaren Japaner. El Malo mit einem Titel, der extrem schwer auszusprechen ist, weil da nur 4 japanische Schriftzeichen da sind. Das prangere ich an, das darf man mit Radiomoderatoren eigentlich nicht machen. El Malo. Vielleicht sollte ich nochmal, ich mache es ja näher an, auf die Musik zu sprechen, die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter ansagen. 721 39 32. 721 39 32. Ja. も白く透明に相手の目に映る自分を見つけて、それが今日の始まり、全てが新しくなる時に僕は君と君と溶ける溶ける溶ける。隙間見せほんといて暗闇を開ければ見えてくる高い丘、離せない暖かさ、深みどこまでもはまり込み、君の中上がっては降りて、いつもどこにいても暑い夏のように、全てが新しくなる時に僕は君と君と溶ける溶ける溶ける。 Immer noch der Sprechfunk auf der Suche nach den schönen Seiten des Krankseins. Guten Tag, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Manuela. Tag, Manuela. Hast du denn viel mit kranken Menschen zu tun? Ja, sehr viel. Ich arbeite in einer Zahnarztpraxis. Du arbeitest in einer Zahnarztpraxis? Ja. Wobei Zahnarzterei ist ja doch in gewisser Weise mehr handwerklich, oder? Naja, also ich meine, die Menschen haben ja auch so außer ihren Zahnkrankheiten so alle möglichen anderen Wehwehchen, die sie da so mit sich rumtragen müssen. Ach so, dass du gewissermaßen als Zahnarzthelferin durchaus auch Ansprechpartner bist für den Bereich des Mundes überschreitende Krankheiten. Ja. Am, sagen wir mal, unterhaltsamsten, also wo lässt sich am besten oder am interessantesten drüber reden? Mit welchen Krankheiten bist du so gesprächsweise konfrontiert? So alle möglichen, also Krebskrankheiten, alles Mögliche, was da so anfällt. Ah, das ist ja, da fällt es ja dann doch schwer, dem schöne Seiten abzugewinnen. Ja, das sind eben dann doch schon ernstere Sachen. Also da kann man dann noch weniger Scherze drüber machen und die Leute sind dann eben auch oft sehr depressiv. Und von daher, also bewegt einen dann selber schon. Ja. Nee, ich suche ja immer noch eher Krankheiten, die so im Alltäglichen zu Hause sind, die man immer alle Jahre mal hat. Naja. Und wo man manchmal vielleicht drüber flucht, aber wo man auch sagen kann, ach, wäre wieder mal Zeit, Migräne zu haben. Na, Migräne nicht. Also dieses Jahr hat sich bei mir so eine Gastritis gezeigt, die also das öfter mal wieder so ein bisschen vor sich hindümpelt. Ja. Das ist, also sag mal, wenn sie gerade da ist, ist nie so schön. Aber man hat dann doch ein bisschen mehr Ruhe, weil die anderen dann denken, naja, also ist ja so ein bisschen so eine psychische Sache auch, da wird man dann doch schon ein bisschen in Ruhe gelassen, ja. Also, ja. Nicht mehr so gestresst und so. Also das kann schon erst vorteilhaft sein. Ja, oder dass man so sagen kann, ach, man hat so Nierenschmerzen, weil einem irgendwas so sehr an die Nieren geht, zum Beispiel die aufdringlichen Kollegen? Nee, das äußert sich dann eigentlich mehr in Kopfschmerzen. Also man kann dann auch immer mal wieder sagen, ach, heute geht's mal nicht so. Und dann wird man eben doch schon ein bisschen in Ruhe lassen. Ja, Manuela, neigst du denn dazu auch manchmal zu sagen, ah, verflucht, jetzt passt es mir aber gerade nicht, arbeiten zu gehen und dann dir eine Krankheit auszudenken und die versuchen beim Arzt vorzutragen, auf dass der davon überzeugt sei, dass man die Krankheit wirklich hat? Nee, ich denke schon, mein Arzt würde das sicherlich mitmachen, aber ich denke nicht, also das kriege ich dann aber doch nicht fertig. Ich überlege manchmal schon so ein bisschen. Ja. Ich nicht vielleicht mal, aber... Ja, aber da kann man doch, ist doch... Schritt wage ich dann aber doch nicht. Gastritis ist doch auch eine schwer überprüfbare Krankheit, oder? Naja. Wenn man sie eh mal gehabt hat, dann... Die ist ja schon ziemlich unangenehm, weil du dann doch ständig Schlauch schlucken musst und das macht so bloß jeden Mal mit. Ach, mit Schlauch schlucken, so dolle Gastritis. Ja, naja, die müssen ja wissen, was das ist, ne? Ach so. Dann wird erstmal geguckt und dazu muss man den Schlauch irgendwie da hinkriegen, wo sie untersuchen wollen. Und oh. Das möchte ich nicht öfter mitmachen. Ja, nee, das ist blöd. Ja, das ist wirklich sehr blöd. Ja, wobei, da ist es mir doch mal gelungen, eher eine harmlose Gastritis zu simulieren. Ach so, naja, simulieren ist ja bei einer Gastritis nicht so schwer. Du sagst etwa, dass du ein bisschen, also dass du das unterhältst. Ja, das meine ich ja. Naja, also das ist nicht so schwierig, aber ja. Wenn du dann anfängst auszuweichen, wenn du sagst, ja, Schlauch schlucken und so, und aber, dann sagst du, will ich eigentlich nicht so richtig. Das ist ja dann doch schon ein bisschen blöde Situation. Hui, du hast ja gleich einen militanten Arzt, der dich dann dazu zwingt, Schläuche zu schlucken? Naja, also er wollte der Sache dann schon hier nochmal auf den Grund gehen, weil er dann auch so ein bisschen Panikmache da so veranstaltet hat, von wegen, wer vielleicht Blinddarm oder so. Ja. Oder Magengeschwür, und da wollte ich dann auch ganz sicher hin, dass es nicht so ist. Und von daher. Ach, da wolltest du selber ganz sicher hin, da hattest du dann aber auch eine Gastritis. Ja, ja. Na gut, da schluckt man dann in guten Gewissens und mit Einsicht einen Schlauch. Obwohl es eben nicht schön ist. Blöd ist ja nur, wenn man simuliert, wa? Ja, na, und dann, wenn ich Schlauch schlucken muss und ich dann fest ist, nicht mehr. Ach, meinst, das sehen sie dann, meinst du? Ja, na klar, das sehen die bestimmt. Also das ist ja, die kicken ja da richtig rein, ne? Und ja, wenn die gerötet ist und so weiter, das sehen die schon. Also, deswegen muss man das Ding ja schlucken. Ja. Aber also, vielleicht ist das doch gerade an der Stelle, wo der Schlauch nicht hinkommt. Komm mal, könnte man ja sagen. Ja, ja, naja. Ja, ja. Also gerade... Oder man kriegt halt den Schlauch nicht runter, das war so eine Fälle, gibt's ja sicherlich auch. Den meinst du? Na klar. Na, wissen wir, wenn das militanter Arzt ist? Ach, na, das ist aber ein ganz schön dicker Schlauch, der ist, glaube so 1,5 Zentimeter Durchmesser hat der schon. Ach Mann, Manuela, du gehst jetzt aber gleich voll aufs Schlimme. Sag mal, hast du denn so einen festen Freund oder einen Mann oder sowas? Ja. Ja? Hm? Ist der öfter mal krank? Naja... Also der hat schon des Öfteren mal so gesagt, ach, heute gehe ich zum Arzt. Und so, wenn ich frei hatte dann und er nicht, dann ist er eben zum Arzt gegangen oder so. Also das hat er schon mal gemacht. Ja. Oft eigentlich auch nicht. Aber so, der hat nicht irgendwie regelmäßig irgendwie so ein paar Krankheiten, wo du weißt, ach, jetzt will er eigentlich bloß Streicheleinheiten? Die kriegt auch so. Die kriegt das? Dass Männer nicht brauchen. Ja. Dass man immer mal, ach ja. Aber wenn der krank ist, neigt der eher zum, also ist der eher so Heldentyp? Heldentenor, der sich versucht, nichts anmerken zu lassen und das wegzubeißen? Ja, ich denke schon. Und schon wieder beide Beine ab? Ja, der hat mir auch schon mal angeschwindelt. Also, so dass ich es auch ja nicht merke. Letztendlich hat es dann zwar doch rausgekriegt, aber... Ach, da hat er nur so getan, als ob er krank sei. Nee, da war wirklich was, ja. Also, er hat dann manchmal so Sachen mit dem Magen und so, wenn jetzt viel Aufregung ist, unbekannte Sachen und so. Ach, dein Mann ist eher so Gesundheitssimulator. Ja, und... Simulant. Ja, ja, er ist dann nichts, ja. Und dann... versucht er das so ein bisschen zu verbergen, weil er eben dem aus dem Weg gehen will, dass alle sagen, ja. Ach, willst du nicht dieses Mal probieren und versuchst auch jenes Mal, das ist ihm dann halt irgendwie zu viel und zu lästig. Und also da ist er nicht so, dass er sich jetzt bemitleiden lassen will. Von daher ist er grundsätzlich eigentlich eher pflegeleicht. Ja. Ja. Ja, doch, wenn ich mir so andere angucke, denke ich schon. Hättest du nicht manchmal auch, Jana, so ein bisschen einen Jammerlappen als Mann? Nee. Nee? Nee. Na, weil das jetzt vielleicht doch, sagen wir mal, die Position in der Familienhierarchie festigt. Na, sagen wir mal, jeder jammert ja mal ein bisschen, aber irgendwann, diese ständige Jammer, will man sich dann wirklich... Naja, nicht ständig, nicht ständig. Aber so, dass er ein bisschen krank ist. Ach nee. Und sagt, ach, Manuela, ah. Ach nee. Nee? Nee. Ach, da wird ja der Weg... Dann hast du ja dann so richtig die Gefühl, ach Mann, das ist ein Weichei. Und so zu Anfang findest du das vielleicht mal ganz gut, aber irgendwann denkst du, Mann, musst du ein paar kleine Typen nehmen und so. Ach, ne, check ja nicht, Jana. Nee, bist du auch so ein Weichei, oder was? Ah, klar. Echt? Ach, was ich dann jammern kann. Ja, Gott, wird das wunderbar. Hört dein Jammern? Ach, auch eher nicht. Eher nicht, das ist ja schlimm, wa? Vielleicht, weil ich nicht irgendwie überzeugend genug jammere, oder was? Ja. Oder weil mir das gleich nicht, eigentlich überhaupt ja nicht abnimmt, oder weil ich, sagen wir mal, auch unter anderen Umständen einfach mal rumjammere. Ah, da solltest du dir denn die Angelegenheiten oder die Gelegenheiten überlegen, wa? Okay. Ja, ja, man muss natürlich irgendwie wahrscheinlich einfach auch sorgsamer mit seinem Jammerkonto umgehen, was ja, man so zur Verfügung hat. Weil sonst überlegst du das ganz leicht und dann... Ja, und darf da sein Jammerpulver nicht allzu flott und schnell verschießen. Nee. Also immer mal so pendeln zwischen kernig... Ja, ja, so fein dosiert. Ne? Ja. Und dann, aber wenn man dann jammert, dann zieht's aber voll durch. Ja, na, schlecht wird nicht, wenn man vielleicht noch das hinkriegt, ja, ein paar Symptome so irgendwie zu fabrizieren, ja. Sodass das dann auch recht glaubhaft ist. Ah, ja, so widerlichen Ausschlag am ganzen Körper hinzuzaubern. Ja, aber also, was zum Beispiel Fieber erzeugt, habe ich mir mal sagen lassen, ist, wenn man auf Silberpapier kaut oder wenn man das isst oder so. Oh, hör auf. Ja, echt? Ja, das soll Fieber verursachen. Naja, jetzt haben wir wieder die Brauchsanleitung für junge Leute, die glauben, was im Radio gesagt wird, die geben. Aber ja, meinetwegen. Ich will es ja mal ausprobieren. Der, ja, kann ja dann zurückrufen und das dann zum Besten geben, was dabei rausgekommen ist. Okay, hören wir uns nächste Woche fiebernde junge Staniolpapierkauer an. Ich danke dir für deinen Anruf. Warte mal, ich muss, ja, mal noch meinen Pionierauftrag erledigen. Ich soll dich mal fragen, wo du mal deine prima Musik herkriegst. So eine Sache wie Bonbonfabrik und so. Das müsst ihr übrigens nochmal spielen. Mein Freund möchte das gerne mal hören. Ja, mach ich. Kann ich heute nicht spielen, halt heute nicht dabei. Ach so, Flohmärkte überall. Ein bisschen zu Hause mal hier, mal da kicken, aufmerksam sein, genau hinhören. Ach so, aber gondelst du dann immer in Berlin oder weiß ich nicht worum? Ja. Und dann auf Flohmärkte? Gar nicht so konzentriert, aber wenn was schicket ist, dann investiere ich schon gerne mal 5 oder 10 Mark und kaufe mir auch Sachen von, ohne dass man die vorher hören kann oder so. Naja, ich habe auf dem Flohmarkt auch schon Dinger gesehen, also die waren dann, also war richtig schöne russische Musik, verschiedene Märsche und so, was ich ja auch nicht schlecht finde, weil es ja nicht so oft zu kaufen gibt, ne, aber die kosten dann jetzt auch 50, 60 Mark, ne? Ja. Also da kann man, muss man dann schon ein bisschen zusehen, dass man da auch nicht zu tief an der Tasche greifen muss. Ist klar. Wenn man sich so ein Archiv anlegen will oder so. Gut, Manuela, danke ich dir erstmal. Okay, ja? Noch. Ich grüß den Kernien, ne? Ja, okay. Tschüss. So, wir machen jetzt übergangshalber schnell noch ein bisschen Musik, bis die Nachrichten kommen. Nochmal El Malo mit Mosquito. Nee, der heißt bloß Mosquito. Hört sich anders an. Tut mir echt leid, aber jetzt müssen wir da blenden. 0.31 Uhr, Zeit für Nachrichten mit Tommy Wheeler. Fritz Kurzinfo. Vorstoß. Die Republikaner im US-Senat sind knapp mit ihren Plänen gescheitert, den Boykott gegen Kuba zu verschärfen. Ihnen fehlte nur eine Stimme zur notwendigen Dreifünftelmehrheit. Die umstrittene Vorlage sieht Sanktionen gegen Unternehmen vor, die Handel mit Kuba treiben. Urteil. Bürgerkriegsflüchtlinge können grundsätzlich aus Deutschland abgeschoben werden. Nach Auffassung des Berliner Bundesverwaltungsgerichts ist eine Abschiebung nur dann unzulässig, wenn sich die mit einem Bürgerkrieg verbundenen allgemeinen Gefahren so verdichtet haben, dass der Einzelne konkret gefährdet ist. Abschiebeaktionen. Aus Berlin sind die ersten Vietnamesen in ihre Heimat zurückgeschickt worden. Bis Ende des Jahres 2000 sollen insgesamt 40.000 zunächst straffällig gewordene Vietnamesen, später dann auch Personen ohne gültigen Aufenthaltsstatus aus Deutschland in ihre Heimat gebracht werden. Fußball. In zwei Hinspielen der zweiten Runde um den UEFA-Pokal gewann der FC Bayern München beim schottischen Club FC Raith Rovers 2:0 und Werder Bremen schlug Dynamo Minsk 5:0. Wetter. Nachts noch meist niederschlagsfrei, 12 bis 8 Grad. Morgen örtlich Regen um 15 Grad. Verkehrsmeldung haben wir keine und wünschen euch eine gute Fahrt. So, das waren wie gesagt die Nachrichten mit Tommy Wieler. Fritz. Präsentiert elektrifizierte Poesie. Anne Clark. I'm thanking you. I'm thanking something unknown, which may not or may be true, but shows itself as love and mercy and what love in life can do. Anne Clark mit Band live. Am 31. Oktober im Huxley's Berlin. Am 1. November in der Easy Dance in Music Hall Frankfurt-Oder. Präsentiert von Fritz. Von Fritz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Das mache ich, ist aber noch kurze Zeit zu überlegen. Die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter Nummer 721-3932. Und ihr könnt jetzt nochmal einen der tollen FSK-Titel, den Striptease Blues, hören. Minuten damit an, dass es viele, viele schöne Dinge gibt, die man nackt viel günstiger erledigen kann. Im besten bürgerlichen Speiselokal wird mir oft der ganze Nachtisch zur Wahl, wenn der Kellner mich mit seinen Blicken auszieht. Ich finde das auch heutzutage nicht normal. Mancher große Dichter hat schon gesagt, dass ihm der Amour-Physik am meisten wert, wenn sein Liebling noch bekleidet ist. Also eher ganz genau das Gegenteil von nackt. Schaut man sich einmal das Partyleben an, muss es nicht zu sagen, etwa rühr mich nicht an. Wird man an jedem Ort von fremden Herren penetriert, hilft nur, ich schaffe mir kein Kleid mit Reißverschluss mehr an. Manfred und Uli und Dominik wollen von Inge immer noch nur Erotik. Und wenn sie noch heute sonntags baden gehen, wollen sie das Mädchen ohne alles sehen und nur mit dem wasserfesten Augen-Make-up. Denn die Wahrheit ist angeblich immer splitterfasernackt. Aber Inge lässt sich dazu eben gar nicht herab. Sieht den Badern zu hoch, macht Papalapa. Thank you. Hallo. Hallo, hier ist die Friederike. Tag, Friederike. Mit wem warst du denn da gerade im Gespräch? Mit einer Bekannten von mir, die sitzt hier gerade neben. Und worüber habt ihr euch unterhalten? Über so Probleme, besonders Magersucht, aber darüber wollte ich jetzt nicht unbedingt mit dir reden. Mir ist aufgefallen, dass bei euch ziemlich viele Männer angerufen haben. Richtig. Ja, ne? Und vielleicht sind die Krankheitserfahrener? Na, ich weiß nicht, vielleicht erleben sie die Krankheit etwas intensiver als Frauen. Weil ich habe es mit meiner Bekannten gerade mal durchgesprochen, dass Männer, wenn sie krank sind, irgendwo schon eine andere Position haben als Frauen. Also ich meine damit, wenn zum Beispiel meine Mutter krank ist. Ist das jetzt eher eine feministische Analyse oder ein Plädoyer für die Sensibilität des Mannes? Das kannst du nehmen, wie du willst. Ich meine, du bist ein Mann und da darfst du dir das Letztere raussuchen, würde ich sagen. Ja, es ist nett, aber naja, irgendwie ist es schon ein bisschen komisch, weil Frauen, die müssen schon irgendwo ein bisschen immer härter sein als Männer. Und naja, wollte ich gerne mal wissen, was die anderen Hörer sagen. Ist das jetzt eher so eine Familiensicht oder ist das doch deine eigene unmittelbare Erfahrung? Das ist auch meine eigene unmittelbare Erfahrung sozusagen. Du lebst jetzt mit kränkelnden Männern auch zusammen? Oder ja, hin und wieder? Ich lebe jetzt nicht unbedingt mit dem Lebenspartner zusammen, aber ich habe einen großen Bruder und wenn der früher mal krank war, musste nur ein Schnupfen sein, da ist die halbe Welt untergegangen. Für ihn oder für die Familie? Für die ganze Familie und das gesamte Umfeld. Und wenn ich da mal krank war, dann wurde ich immer echt übersehen, fand ich zumindest. Und naja, da dachte ich mir mal, vielleicht können die anderen, vor allen Dingen männlichen Hörer, da mal irgendwas dazu sagen, wie die das sehen. Ja, aber wie hat denn dein Verhältnis zur Krankheit verändert oder beeinflusst? Hat man da nicht möglicherweise dann die Tendenz, sagen wir mal, volle Pulle, also wenn man schon nicht beachtet wird und man hat richtig eine ordentliche Krankheit, die sich sehen lassen kann, dass man die dann vielleicht volle Pulle ausspielt gegen den Schnupfen des großen Bruders? Es ist schon möglich, aber irgendwo steckt man dann seine eigene Krankheit ziemlich zurück, weil man sich sagt, na, vielleicht ist es doch nicht so schlimm und der andere hat vielleicht doch mehr, weil er ja halt mehr hermacht mit seiner Krankheit. Ja. Und ist bei mir persönlich nicht so, dass ich irgendwie da so totalen Schaden davon getragen habe, aber... Denkst du denn jetzt, dass es, sagen wir mal, so ein Resultat von 2000 Jahren Patriarchat ist? Oder dass, sagen wir mal, Männer vielleicht doch in stärkerem Maße sensibel sind? Vielleicht sonst Körperidioten keine Ahnung haben von ihrem Körper, aber wenn sie krank sind, dann kommen sie gewissermaßen zu sich selbst und führen das vor. Ja, ich würde sagen, es ist beides. Also sowohl Patriarchat als auch das männliche Verhältnis zum Körper. Und wenn du es jetzt grundsätzlich siehst, gönnst du dem Mann seine Krankheiten? Ja, wenn er mir meine Krankheiten auch gönnt, dann gönne ich ihm seine auch. Aber dein großer Bruder zum Beispiel, hat ja letztendlich deine Krankheiten nicht gegönnt. Tja, das ist eben das Problem. Frage ich. War jetzt eine Frage. Naja, ich weiß nicht genau, also müsste ich mit ihm nochmal drüber reden, aber irgendwo, es war schon ein Konkurrenzkampf. Ja, und jetzt so mit einem Freund, wenn ihr da, sagen wir mal, in so einen Krankheitswettbewerb getreten seid, wer hat da gesiegt? Ja, ich würde sagen, wir haben uns dann beide ziemlich auseinander gekämpft und jeder ist dann mit seiner eigenen Krankheit so ziemlich aufgelaufen. Ach so, das heißt, er hat ordentlich volle Pulle auf krank gemacht, ja, du hast die Hilfeleistung verweigert und umgekehrt genauso. So ungefähr, genau. Ei, die große Liebe war dann nicht, oder? Nein, aber ich meine, man sollte dann trotz Verliebtheit noch für sich selbst verantwortlich sein und nicht irgendwie sich selbst über den Partner vergessen. Ja, wäre das aber möglicherweise, sagen wir mal, auch die eine Möglichkeit, die Intensität einer Liebe zu testen? Wirklich wäre es, aber das hängt von den Partnern überhaupt ab. Hast du unter dem Aspekt noch nicht meinst eher so hilft, also gewissermaßen der Sanitäter im Mann ist sehr unterschiedlich ausgeprägt? Ja, so könnte man schon sagen. Ja, und neigst du jetzt, wenn du jetzt überlegst, grundsätzlich eher zu Sanitätern, oder? Ich würde sagen, ich versuche mir immer erstmal selbst zu helfen und wenn ich halt nicht weiterkomme, dann ziehe ich noch einen zweiten mit ran. Ja, aber damit unterschätzt du ja dann vielleicht doch so eine Art sozialen Aspekt der Krankheit, nämlich dieses Moment von Hilferuf, Aufmerksamkeit einfordern, Zärtlichkeit abverlangen. Dazu würdest du die Krankheit nicht benutzen. Nee, keinen Fall. Sondern Krankheit ist schon, wenn dann was Ordentliches und sollte als solche behandelt und ernst genommen werden. Ja, ich würde sagen, auch Krankheit ist so gesehen eine persönliche Schwäche, ob man was kann dafür oder nicht. Und da möchte ich nicht irgendwie noch von jemandem ständig gezeigt oder gesagt. Ist eine Schwäche bei dir? Für dich ist Krankheit eine Schwäche? Ja. Ach. Ja, doch. Ja? Irgendwie schon. Naja, ich meine, du bist gehandicapt. Das kannst du ja, das schon, aber andererseits ist es ja möglicherweise, sagen wir mal, auch eine Herausforderung, eine vielleicht nicht ganz unproblematische Lebenssituation mit Anstand zu bewältigen. Kann sein, aber ich meine, ich fühle mich echt wirklich wohler, wenn ich gesund bin und kann auch Probleme besser lösen, wenn ich gesund bin. Da sprichst du jetzt doch sehr den Krankenkassen das Wort. Und der Gesundheitsreform. Ja, das kann sein. Ja. Ja. Okay, danke ich dir für deinen Anruf, ja? Ja, ne? Tschüss. Tschüss. Kinder, jetzt telefonieren sie alle wieder. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hallo, ich bin Ute. Tag, Ute. Ja, ich rufe aus Franco an. Die Frauen rufen ja aber immer alle erst extrem spät an. Ja, ich habe die ganze Sendung abgewartet seit 22 Uhr. Um jetzt den Punkt zu finden, an dem du dich einklinken kannst. Jo. Und den hast du jetzt gefunden? Jo. Schön. Und zwar geht's darum, ich habe mal gewartet, ob sich denn ein chronisch Kranker meldet. Hallo? Ja. Es geht darum, die Epilepsie zum Beispiel. Ja. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Ja. Und das ist ja eine Krankheit, die einen in jedem Alter überraschen kann. Ja. Muss man so zu sagen. Und da muss man erstmal damit rechnen, wie sich nun die Umwelt verhält. Und zwar ziemlich negativ zum Teil. Andererseits, recht überempfindlich, positiv, also. Wobei, Ute, ich versuche ja jetzt, Krankheit eher als so ein, sagen wir mal, Alltagsthema zu behandeln. Oh. Also jetzt nicht die wirklich harten, schweren, chronischen, tragischen, bitteren Leidenskrankheiten, sondern gewissermaßen Krankheit als Form der Kommunikation. Ja, das habe ich schon gemerkt, aber das zählt ja im Grunde genommen auch dazu. Du denkst, dass, sagen wir mal, auch so chronische Krankheiten möglicherweise, also richtig schwere Krankheiten, ein Mittel der Kommunikation oder der Selbstdarstellung oder der Selbsterfahrung sein könnten? Ja, müssen sie ja, denn man muss ja damit leben. Man muss ja damit irgendwie zurechtkommen. Ja. Das muss man lernen. Das ist nicht so einfach. Das zieht sich über Jahre hinweg. Ja, aber ist ja doch irgendwie ein schwerer Unterschied, sagen wir mal, zwischen Epilepsie und einer irgendwie Grippe, einer Gastritis und so leichteren Krankheiten, die man ja möglicherweise simulieren kann, ja, die man ja einsetzen kann, um bestimmte zu erreichen bei anderen. Nur, ich muss sagen, ich meine, das fasst auch jeder anders auf, aber es ist eigentlich für einen chronisch Kranken immer ein ziemlicher Hohn, würde ich sagen, wenn überlegt wird, wie man am besten eine Krankheit simulieren kann, also. Naja, das kommt auf die Krankheit drauf an. Also ich finde schon, dass, sagen wir mal, jeder Mensch das Recht hat, Krankheiten zu simulieren. Um zu sagen, sagen wir mal, irgendwelchen anderen Widrigkeiten des Lebens, bestimmten Arbeitssituationen, denen man sich vielleicht nicht erwachsen oder die man irgendwie ja nicht will oder einfach als Form der Verweigerung eben denen sich zu entziehen. Und zu sagen, zum Arzt zu gehen und sagen, jetzt simuliere ich mit einer dunklen Sonnenbrille einen Heuschnupfen. Oder sagen wir mal, das auch in einer Beziehung einzusetzen, um zu sagen, ach Gott, jetzt haben wir uns 3 Wochen lang nicht gesehen, du warst arbeiten, ich war arbeiten, jetzt werde ich aber krank, damit du die Gelegenheit hast, dich wieder mal ordentlich um mich zu kümmern. Hm. Naja gut, ich meine, das wird jetzt vielleicht zu schwerlastig und das ist für eine unterhaltende Sendung nicht allzu gut, aber das wird man sich ganz schön überlegen, wenn man denn dann was anderes am Halse hat. Das wollte ich nur mal damit sagen. Ja. Also, das heißt, jetzt mit so einer chronischen Krankheit im Hintergrund bei dir, hast du auch ein ganz anderes Verhältnis so zu diesen leichteren Krankheiten? Ja, auf jeden Fall. Und kannst du bei anderen Leuten jetzt aber nicht verstehen, dass die, sagen wir mal, vielleicht teilweise Larifari mit irgendwelchen Krankheiten umgehen? Ja. Kannst du nicht verstehen oder kannst du doch verstehen? Ich kann es verstehen, denn bevor ich das nicht hatte, habe ich mir auch keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe mehr oder weniger danach gelebt, dass ich nie krank werde. Und das ist schon klar, bevor man das nicht selber mitgemacht hat, kann man sich das schlecht vorstellen. Ja. Nur man sollte darüber vielleicht nicht so ganz hinwegsehen und das auch mit einbeziehen. Nee, das ist mir schon klar, aber ich, also von daher dachte ich natürlich, dass ernste Krankheiten schlecht so ein Thema sind in der Art und Weise zu, über Krankheiten zu kommunizieren, wie das jetzt bisher die ganze Sendung lang passiert ist. Ja, sicher. Deswegen hat sicherlich auch noch keiner angerufen und ich habe ja auch sehr lange gehadert, ob ich es mache oder nicht. Herzen, meine ich jetzt. Ja. Naja, gut. Okay, Ute, danke dir für deinen Anruf, ja? Mhm. Tschüss. Tschüss. Tag, wer bist denn du da? Ja, hallo? Ja? Oh, Männer. Wie bitte? Ja, hallo? Ja, wer bist denn du? Hermes. Hermes? Ja. Hermes? Ja. Der Götterbote. Genau. Schön. Und ich wollte nur sagen, ich habe mir die Krankheit selber zu gefügt. Hallo? Ja, ja, ich höre. Und das war auf der Arbeit passiert? Absichtsvoll, mit Absicht? Ja, mit Absicht. Ich bin Teppichbodenverleger. Ja. Und sollte die Feuerleisten vorbereiten, zusägen. Ja. Und da habe ich mir den Finger bis zum Knochen angesägt, um absichtlich freizukriegen. Ach, da dachtest du, Mensch, jetzt wäre frei, würde mir jetzt passen, wenn ich mir den Finger bis zum Knochen ansägen? Genau. Ja, aber da hört doch irgendwie doch eher eine etwas schlichtere Gemütsverfassung dazu, oder? Da wollte einfach frei haben, also. Und dann muss ich ja irgendwas haben. Ja, aber gibt's da nicht irgendwie praktischere Krankheiten, auf die man zurückgreifen kann? In dem Moment nicht, ne. In dem Moment nicht? Nee, war gerade so günstig. Ach, du hast gerade die Scheuerleisten gesehen, davon hat sich total geekelt. Genau. Und du dachtest, die einzige Möglichkeit ist jetzt... Ein paar Wochen freier. Finger ansägen. Genau. Wissen Sie, soll ich dir jetzt gratulieren zu diesem doch eher ungewöhnlichen Schritt? Soll ich dich bedauern? Ja, ich weiß nicht, also mir hat das gebracht, aber. Zutreffend bitte ankreuzen. Also eher gratulieren aus deiner Perspektive. Halb. Gut, danke dir für deinen Anruf. Genau. Tschüss. Ciao. Ja, warum soll man sich nicht mal den Finger ansägen? Also ich meine, ich würde es nicht machen. Tag, wer bist denn du? Olaf aus Lichtenberg. Ja, grüß dich. Der Simulant. Ich bin jetzt erstmal zum Telefonieren vom Radio weggegangen. Also ich kann jetzt nicht auf das reagieren, was kurz vorher war. Ach so, nee, war jetzt bloß eine Frage. Hast du ja, simuliert habe ich auch schon. Ja, Krankheitssimulationserfahrung? Es gibt so ein Allheilmittel, wenn man was mit dem Magen angibt. Das mögen die Ärzte nicht so. Im Grunde auch eher die Gastritis-Variante. Ja, und dann kann man sich natürlich auch noch Pfeffer in den Hals streuen. Dann wird er schön rot. Gibt's auch. Ach. Aber das war eigentlich nicht, warum ich anrufe. Sondern? Na, weil meine Grunderfahrung so mit Krankheiten ist eigentlich Bronchitis, also im Allgemeinen Erkrankung der Atemwege und Allergien. Ja. Die du tatsächlich hast oder auf die du gerne zurückgreifst? Das ergänzt sich so. Schon so als ziemlich kleines Kind hatte ich meine erste Allergieerfahrung. Da haben sie mir irgendwas gespritzt. Sag mal, bist du jetzt? Bald so 40 Fieber. Ja. Und mittlerweile, muss ich sagen, bin ich bestätigt worden, ist das Mittel vom Markt, worauf ich damals allergisch war. Das ist jetzt nicht mehr erlaubt. Und, da bist du an der Medizin krank geworden. Ja. Ja. Und das hat mich vielleicht so ein bisschen aus der Bahn geworfen, so dass ich dann eben ständig mit den Atemwegen zu tun hatte und der mir das dann versucht wegzukuren in Bad Frankenhausen. Das war total ätzend, hat nichts gebracht. Und das Ostseereizklima hat es dann weggeschafft. Allerdings eben lief das dann unter Bronchitis. Und bei der Musterung war das dann aber schon Asthma bronchial. Das war schon okay. Dann bin ich zurückgestellt worden daraufhin. Und dann haben sie... So, dass du dann jetzt deinen erkrankten Atemwegen heutzutage immer noch sehr dankbar bist. Ja, klar. Also ich bin damit um eine NVA rumgekommen im Endeffekt. Ja. Das ist so eine geile Sache, oder? Das ist eine geile Sache. Als jemand, der irgendwie bei der NVA war, hätte ich auch mich gerne zurückstellen lassen. Ja, die haben dann noch mich nachgemustert. Und inzwischen hatte ich aber schon so eine Ausbildung zum Militärkraftfahrer bei der GST gemacht. Ja. Naja, und bei der Nachmusterung habe ich dann gesagt, ich würde dann aber schon gerne so einen LKW haben, für verantwortlich sein, so waschen und alles. Aber toll, haben sie gesagt, so nach einer Dreiviertelstunde fiel mir dann auf, das wird doch nicht etwa so 3 Jahre dauern oder so. Doch, das wäre dann schon Voraussetzung. Dann bin ich da irgendwie nicht dran interessiert. Dann waren sie ganz böse, dass sie viel Zeit vergeudet hatten. Und im Ergebnis der Musterung wurde ich dann als tauglich befunden. Ach. Und mir wurde unterschwellig mitgeteilt, dann kommen sie vielleicht erst mit 26 weg. Das war ja damals in der Zone schon ein ziemliches Todesurteil. Da hat man schon Frau und Kind, wird dann da vom heimischen Herd weggeholt. Ja. Bloß für mich war das völlig irrelevant. Weil für mich schon so abzusehen war, es mit Frau und Kind, das wird so bald nichts. Und siehe da, also ich bin ziemlich gut rumgekommen. Und durch diese... Worum jetzt? Um die NVA oder um Frau und Kind? Durch diese Erkrankung war ich auch so genannter Rehabilitant, konnte mir also eine Lehrstelle aussuchen, bevor ich schon die Schule absolviert hatte. Ja. Also solche Dinge. Naja, und als dann Kessler im Fernsehen gesagt hat, und wer 24 ab jetzt über 24 ist, der wird nicht mehr gezogen, habe ich natürlich unterm Tisch gelegen. Das war also kurz bevor sie Mauer aufgemacht hatten. Da kam dann diese Meldung, da habe ich mich halb krank gelacht. Da weil ich war einfach über das Alter drüber, also für mich war die Sache gegessen. Ja. So dass du jetzt die wundervolle Erfahrung, mal Soldat gewesen zu sein, noch immer missen musst. Naja. Darfst und kannst. Gut, und nun kommt der Hammer, ne? Also das Asthma Bronchiale wurde ja von dem untersuchenden Arzt bei der Nachmusterung damals mit einem Federstrich in eine Bronchitis umgewandelt. Dadurch war ich ja tauglich. Und das ist ziemlich gut abgeklungen. Also ich studiere jetzt schon eine Weile. Und ich bin das ganze Studium lang nie krankgeschrieben gewesen. Aber ich habe inzwischen eine Tierhaarallergie. Und manchmal bin ich auch bei Freunden zu Besuch. Das klingt jetzt aber ein bisschen triumphierend mit deiner Tierhaarallergie. Die haben, ne? Ja. Und dann kann ich mir dieses Asthma Bronchiale ganz, ganz leicht wiederholen. Wenn ich das möchte, muss ich mich da bloß länger aufhalten. Und da hast du dann aber auch ein relativ entspanntes Verhältnis dazu und sagst, wenn ich jetzt mal so eine Asthma-Bronchiale brauche, dann besuche ich die Freunde. Aber so sieht's aus. Ja. Wenn die mich jetzt nochmal holen wollen, dann hänge ich mich mal kurz über so ein Wildschweinfell und atme tief ein. Ach so. Die Allergene schön tief in die Lunge reingeholt, ja. Und dann rasselt das aber wie so ein Kugellager. Kannst du wissen? Das ist jetzt eher also quasi von daher ein pazifistisches Verhältnis zur Krankheit. Ja, kann man so sagen. Aber es gibt jetzt keine anderen Gründe, aus denen du, sagen wir mal, Wildschweinfälle atmen würdest? Nee, also ich weiß nicht. Also es ist nicht so problematisch, weil ich habe auch ein Gegenmittel gegen diese Tierallergie gefunden. Und zwar ziemlich schnell größere Mengen hochprozentigen Alkohol sich zuführen. Also das wirkt zumindest bei mir. Du meinst es jetzt nicht als Trost, sondern wirklich physisch? Physisch, ja, ganz genau. Ja, also nicht, dass du auf bessere, dumme, bessere Gedanken kommst. Natürlich ist man danach, hat man die ganzen Wirkungen, die der Alkohol sonst auch hat. Das ist eine angenehme Nebenwirkung. Ja, aber die für mich relevante Wirkung ist dann natürlich eben, dass diese allergischen Reaktionen dann abklingen. Ach, siehst du, die Weisheit des Volkes. Volksmedizin. Und das ist natürlich, wenn man sich dann auch dem Allergen nicht weiter aussetzt, nicht wahr? Ja. Okay, dann danke ich dir sehr für deinen Anruf. Ja, bitte. Der im Grunde, glaube ich, der letzte war, weil ich nämlich unbedingt noch eine Musik spielen will, sind nochmal die vermoosten Flöten wieder immer noch von Kassette mit einer tollen Ballade für Russ Meyer. Das ist der mit den Filmen, wo die Frauen oben immer ziemlich groß sind. I drink the bottle of whiskey. die vom Husten flöten. Damit ist, wenn man es so sagen will, der Sprechfunk relativ zu Ende und wird eine Fortsetzung am nächsten Dienstag wieder um 22 Uhr erfahren. Ich verabschiede mich hiermit von euch, sage Tschüss und will euch aber nachdrücklich auf die nachfolgende Sendung mit MC Lücke, den Nightflight, hinweisen. Der wird wahrscheinlich wieder prima neue, tolle, laute Musik spielen. Tschüss. Ihr Weg gehüllt in Schnee.